Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Okay, genau, Aufnahme ist gestartet und Wortmeldungspad habe ich gerade schon gesagt, ist auf Zeile 46 in unserem Tagesordnungspad. Bitte dort eintragen, wer was zu sagen hat. Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung. Protokoll ist in Zeile 49 und auf Zeile 50 ist die Aufnahme dazu. Hat irgendjemand eine Gegenrede zur Verabschiedung? Dann ist das so beschlossen. Übersicht offener Aufgaben und Projekte. Hat jemand was dazu zu sagen? Vielleicht wäre das die Möglichkeit oder der richtige Punkt, um zu besprechen, ob es für das Grillfest oder den Kamin am Morgenabend noch Gesprächsbedarf gibt oder besteht. Ja, Erinnerung an Morgenabend, Grillfest. Tommy hat auch unten was dazu noch geschrieben. Das geht ja um das Thema Vollgeldmonetative Umlaufsicherung. Hat irgendjemand hierzu noch Fragen jetzt, weil das zu dem obersten Punkt gehört? Ja, ich frage mich halt, wenn es ein Grillfest ist, wer der Konterpart ist, den es nicht gibt. Dann machen wir halt ein Kaminzimmergespräch draus. Ich habe es ja schon auf der Mailingliste geschrieben, wenn wir kein Kontrapapier haben. Also entweder wird dann alles abgenickt und wir machen das als Mehrheitsmeinung der RG oder stimmen das dann ab später, oder wir machen halt eher eine Diskussionsrunde und dann sitzt ein Kaminzimmergespräch. Okay. Also ich wäre schon dafür, dass das als Mehrheitsmeinung zumindest zur Abstimmung kommt. Kann man das mit dem Kaminzimmer vereinbaren? Nein, das kann man nicht. Das kannst du dann in der nächsten Mittwochssitzung hier als Antrag stellen. Ah ja, gut. Dann geht's ja auch so. Gut, also nochmal die Erinnerung an alle. Morgen Abend 20 Uhr Kaminzimmergespräch mit Tommy zum Thema Vollgeld monetative Umlaufsicherung. Ich finde es ganz spannend. Ich werde auf jeden Fall da sein. Kann es nur jedem empfehlen, dann vielleicht auch dazu zu kommen. Es wird da natürlich auch aufgezeichnet und wird dann dementsprechend auch nochmal über die Mailingliste gehen, wer eben doch keine Zeit haben sollte morgen. Aber wenn man fragen will, dann sollte man dabei sein. Und ganz schlau wäre es, sich vorher das durchzulesen, was der Tommy dort geschrieben hat. Gibt es sonst noch was zu den offenen Projekten? Gut, ich habe das mal hochkopiert von dir, Tommy. Jo, vielen Dank auch für die Worte dazu. Gut, Festlegung, Protokollführer, Vorschlag, alle. Ich mache es ins Wiki, jemand eine Gegenrede. Dann ist das so beschlossen. Vorschlag, Versammlungsleiter, mache ich, jemand eine Gegenrede. Dann ist das so beschlossen. Hier gibt es einen Vorschlag, sobald ein neuer Top beginnt, die Uhrzeit vermerken, um bei der Aufnahme Zeiten angeben zu können. Das ist ein guter Vorschlag. Das werde ich dann mal so mit übernehmen. Festlegung der Tagesordnung. Patrick ist da, schön. Top 1 ist fix, ist ein Antrag von Patrick von der letzten Woche. Top 2 ist auch fix. Ihr könnt jetzt, während wir über Top 1 reden, mal anfangen, eure Punkte zu vergeben bei den anderen Tops, die unten noch stehen. Ihr habt insgesamt 3 Punkte, die ihr vergeben könnt, und könnt pro Tagesordnungspunkt 1, 2 oder 3 Punkte vergeben, bis auf Top 1 und Top 2, die sind gesetzt. Da würde ich mal das Wort an Patrick übergeben, denn der hat ja diesen Antrag gestellt. Ja, genau. Ganz kurz, ich würde vorher gerne noch einen weiteren Top zur Abstimmung einstellen. Ich brauche dazu allerdings 2 Minuten. Ja, dann machen wir 2 Minuten Smalltalk. Hat jemand was zu sagen? Möchte jemand berichten von der gestrigen Sitzung? Also wenn es spezifische Fragen gibt, dann würde ich auf die natürlich eingehen. Vielleicht kannst du mal einen kleinen Überblick geben? Boah, kann ich durchaus machen. Also ich habe eine Wiki-Seite erstellt, wo es darum geht, die Beschreibung der Euro-Krise, Abgrenzung zur Banken- und Finanzkrise und Abgrenzung zur Staatsschuldenkrise, und habe aufgeführt, wie diese Problematiken auch mit der Guthabenkrise zusammenhängen. Das ist quasi, dass das Schulden der Leute im Ausland und der Staaten im Ausland das Privatvermögen bei uns sind. Ich setze auch gleich einen Link rein, wenn man unter AG Geldordnung geht und dann / Euro-Krise eingibt, dann kommt man aufs Pad, aber ich poste es auch dann nochmal gleich. Ganz kurz, Michael, ich habe unter Top Sonstiges den Hinweis auf die Aufnahme der gestrigen Sitzung gestellt, vielleicht schreibst du es da unten mit hin, das ist ab Zeile 191 in unserem heutigen Pad. Jupp, dann poste ich es auf Zeile 191. Ja, und dann haben wir darüber diskutiert, was momentan an Lösungsvorschlägen existieren, Und meine Bitte war es für nächste Woche, auch am Dienstag, da werde ich nochmal die einzelnen Möglichkeiten zusammenstellen in dem 237er Pad, wo die Geldsystemreformvorschläge allesamt mal aufgeführt sind. Da kann auch jeder noch ergänzen, der jetzt in der Zwischenzeit da noch ein, zwei Dinge reinbringen möchte. Und dann würde ich da einige, die auch schon quasi mit Approval Voting hochgevotet wurden sozusagen, schon mal vorstellen und noch einen Ausblick auf ein paar weitere geben. Also quasi als Einleitung, so eine Art Vortrag. Und dann kann man sinnvoll und dezidiert einsteigen in die Diskussion, was man denn haben möchte. Gut, also ich finde meinen Text nicht, von daher gebe ich die Abstimmung frei. Ja, die Abstimmung läuft ja schon. Gut, dann würde ich sagen, Michael, vielen Dank für den ganz kurzen Überblick. Wir kommen ja unten unter Sonstiges nochmal drauf, falls dir da noch was einfällt. Dann schlage ich vor, Patrick, dass du mit deinem Top 1 anfängst. Ja, genau. Also in aller Kürze, ich hatte ja vor nunmehr Wochen mal ein Grillfest angesetzt zum Thema Refinanzierung, das leider ausfallen musste. Es gab dann im Nachgang dazu eine ganze Menge Diskussionen auf der Mailingliste und aus diesen Diskussionen, die überwiegend auch in der AG Wirtschaft gefeuert worden sind, habe ich eine, ja, wie soll ich sagen, abgespeckte Seite gemacht, die Schritt für Schritt näher probiert, darauf einzugehen, wie Refinanzierung funktioniert und was Refinanzierung ist. Es soll ja am 28. dann auch ein Kamingespräch dazu stattfinden, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass diese Seite, diese abgespeckte Seite eigentlich relativ wenig Widerspruch findet. Von daher würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns die vielleicht mal anschauen und heute entscheiden, ob wir die zur Abstimmung stellen wollen, eine Woche ins Wiki, oder ob wir dann doch lieber nochmal warten auf das Kamingespräch, ob man da vielleicht hier und da was wegfallen, ändern müsste und dann eben das Ganze machen. Ich denke aber, dass das Thema doch recht wichtig ist und wir langsam mal als AG dazu eine Mehrheitsmeinung haben sollten, weil das doch an den Kern dessen geht, was so oft diskutiert wird, ob Banken nun Einlagen brauchen oder nicht oder Zuflüsse oder Abflüsse. Es geht da im Kern immer wieder um die Frage der Refinanzierung und eben deshalb sollten wir da eine klare und einfache, und das hoffe ich, ist sie, Erläuterung haben, was das ist und wie das stattfindet. Gibt es dazu Wortmeldung? Oh, das ist ja einfach. Dann machen wir doch die Abstimmung. Okay. Zeile 111, 112 steht, da drüber steht, Zeile 107 oder 109, ich stelle den Antrag, die Seite Refinanzierung Schritt für Schritt zur Abstimmung ins Wiki zu stellen. 111 kann man dafür stimmen, 112 dagegen stimmen. Bitte nur AG-Mitglieder abstimmen und diese AG-Mitglieder müssen auch gleichzeitig Piraten sein. Ich hätte eine Frage, Patrick, hast du die Kommentare, was du jetzt auch geschrieben hast, zu meinen Kommentaren schon eingearbeitet? Nee, ich habe die Seite, seit ich die da eingestellt habe, unverändert gelassen, aber ich denke, das können wir auch heute klären. Die Kommentare sind ja durchaus richtig und nützlich, ob wir die dann gleich mit so übernehmen wollen oder nicht. Also ich denke, im Moment ist der Antrag erstmal auf die Seite so, wie jetzt ist. Es sei denn, wir diskutieren nochmal kurz darüber, ob wir vielleicht nochmal kurz die Kommentare durchgehen wollen hier in der Gruppe und sagen, mit einfügen oder nicht, dann würde ich die gleich heute Abend mit einarbeiten. Das ist aber schlecht. Also wir können nicht jetzt was abstimmen und anschließend änderst du die Seite. Richtig, deshalb sage ich ja, so, jetzt wäre jetzt der Moment zu sprechen oder ewig zu schweigen. Ja, bitte, wenn du Anregungen hast, wäre es sinnvoll, wenn du dazu was sagst. Ja, ich habe ja die Anregung reingeschrieben und Patrick hat es ja kommentiert, dass im Prinzip alle so übernommen werden könnten. Ja, also es gibt vielleicht einen Punkt, der vielleicht einer kurzen Erläuterung bedarf. Und zwar ist das dieser Punkt, dass die also ob man jetzt Refinanzierung nur auf die Mindestreserve strikt bezieht oder auf den Zentralbankgeldbestand. Ich würde sie strikt auf die Mindestreserve beziehen, denn ansonsten gibt es keinen Refinanzierungszwang. Also wenn die Bank freiwillig beschließt, höhere Zentralbankgeldbestände zu halten, weil sie eben auf bestimmte Bedarfsspitzen oder was auch immer, die aus ihrer Statistik und Geschäftspolitik hervorgehen, eben vorbereitet sein will, dann kann die das ja tun. aber daraus entsteht nicht notwendigerweise ein Refinanzierungszwang, falls dieser Bestand mal sinkt, sondern dann kann sie halt beschließen, jo, das ist dann eben so. Bei der Mindestreserve ist das eben was anderes, wenn sie die Mindestreserveanforderung nicht erfüllt, auch da kann man wieder mehr zu sagen, das geht nur im Durchschnitt über eine bestimmte Periode und so weiter, aber kurz gesagt, wenn sie die Mindestreserveanforderung nicht erfüllt, dann muss sie sich refinanzieren, dann muss sie Zentralbankgeld irgendwo her besorgen. Deshalb würde ich eben zum Zwecke einer einfachen Darstellung darauf verzichten, jetzt auf dieses, sage ich mal, Spezialthema einzugehen, sondern Refinanzierung wirklich nur auf die Mindestreserve beziehen. Ich habe noch mal eine Frage an dich, Patrick. Ja, Moment. Silverherr hat sich zu Wort gemeldet im Wortmeldungspad. Ganz kurz. Ich glaube, das Verhalten der Zentralbanken zu den Banken ist noch nicht richtig verstanden, weil auch die Refinanzierung geschieht inzwischen nur noch über den gemeinsamen Topf der Zentralbanken. Das Bargeld hat im Fakt keine Rolle mehr. Das heißt, alle Gelder, Notenbankgelder, liegen bei der Zentralbank in deren Computer. Sie können da nicht raus. Und die gesamte Refinanzierung passiert im Grunde genommen wie beim Giralgeld. Offenmarktkredite werden den Banken zur Verfügung gestellt, sie sollen einen Leitzins haben, aber sie haben nicht genügend durch den Zins und deshalb müssen sie immer neue aufnehmen. Ja, ich habe ja auch nicht geschrieben Bargeld, sondern Zentralbankgeld. Und damit ist gemeint die Sichteinlagen der Geschäftsbanken bei der Zentralbank wie auch Bargeld. Aber natürlich findet der allergrößte Teil und überwiegende Teil einfach nur als Überweisung auch von einem Zentralbankkonto auf ein anderes statt. Also der Einwand ist richtig, aber ich weiß jetzt nicht, worauf du dich hier beziehst. Das ist nicht ganz richtig. Das Wort Sichteinlagen stammt von früher. Es hat heute keine Bedeutung mehr. Alles Geld bei der Notenbank ist eine Einlage. Sie wird auch verzinst. Und der Hintergrund ist, bei einer Refinanzierung, eine Bank weiß immer, dass auch nur ein Konto übertragen wird. Sie holt sich einfach das Geld von der anderen Bank zurück. Sprich, über den Interbankenmarkt kriegt sie, Bank XY hat gerade Geld bekommen, kriegt sie ein Angebot. Sie holt sich genau den Betrag, den sie überwiesen hat, wieder zurück. Das ist hundertprozentig richtig. Aber jetzt, wo ist der Einwand? Also was, ich schreibe ja nichts anderes. Also auf welchen Punkt gehst du jetzt ein, wo du sagst, das stimmt nicht? In dem Detail, wie das gemacht wird, passt es einfach nicht. Weil das macht es unheimlich kompliziert. Es gibt zwei Geldsysteme einfach. Ein Notenbankgeldsystem, was immer in der Notenbank bleibt, ein Giralgeldsystem, was in der Giral in den Banken bleibt. Und dazwischen gibt es eine ganz lockere Bindung nur. Auch das ist alles richtig, was du sagst, aber nochmal meine Frage. Ich konnte das nicht bei dir rauslesen. Ja, die Seite soll auch nicht ganz allumfassend sein und unser Banksystem erklären. Sie soll nur den Vorgang der Refinanzierung Schritt für Schritt anhand eines Beispiels illustrieren, wo eben nicht auf Kundeneinlagen zurückgegriffen wird zur Refinanzierung, sondern das Ganze eben, wie du sagst, über den Interbankenmarkt abgewickelt wird, ohne dass es größerer Bestände an neuem Zentralbankgeld bedarf. Also im Prinzip alles, was du sagst, ist richtig. Ja, stimme ich zu. Frage, weil du ja sagst, es ist so nicht richtig. Was ist so nicht richtig? Entweder an der Seite oder hier im Kommentar auf dem Pad. Es ist prinzipiell richtig. Es ist nur nicht, sagen wir mal, ausdrücklich so richtig, dass die Leute nehmen immer an, Refinanzierung würde etwas bedeuten, dass neues Geld irgendwo herkommt. Tut es nicht. Es ist immer das gleiche Geld. Es ist immer der gleiche Topf. Ja, außer die Geschäftsbank oder eine Geschäftsbank leiht sich Geld bei der Zentralbank gegen Hinterlegung von Sicherheiten. Dann steigt das Zentralbankgeld an. Dann steigt das Zentralbankgeld an durch Bilanzverlängerung, ja. Darf ich mal ganz kurz einwerfen hier? Silverherr, kennst du unsere Seite aufbereitete Themen, Mehrheitsmeinungen in der AG? Noch nicht. Da steht das alles drin unter den ersten beiden Punkten Geldschöpfung und der zweite Punkt Zentralbankgeld und Bargeld ist genau das beschrieben, worauf du dich hier beziehst. Das, was wir jetzt abstimmen wollen, ist noch ein weiterer Punkt, den wir noch zur weiteren Erklärung mit dazufügen wollen. Also, okay. Gut, dann halte ich mich erstmal zurück. Gut. Arne? Patrick, nochmal? Wenn es dann eine weitere Wortmeldung gibt, dann halte ich mich erstmal zurück. Arne? Ja, ich wollte mal den Einwand, wir haben ja ständig diskutiert, dass man für die Kreditgewährung eigentlich keine Einlagen braucht, weil das durch Geldschöpfung passiert. Ich glaube, der wichtige Punkt wäre doch gerade klarzustellen, dass zunächst mal Kreditgewährung nicht darauf beruht, dass die Bank irgendwelche Einlagen hat, weil es durch Geldschöpfung geht. das, was man jetzt klassischerweise Refinanzierung nennt, ist nicht das, was man sich eigentlich vorstellt, nämlich die Bank gibt einen Kredit, also braucht sie jetzt Geld, damit sie diesen Kredit vergeben kann, sondern die Ursache liegt ja wo ganz anders. Die Ursache liegt darin, dass solange das Geld auf einem Computer, sprich im Territorium dieser kreditgebenden Bank passiert, ist für die Bank alles in Ordnung. Sie braucht keinen Cent. Erst dann, wenn die Bank oder wenn der Kunde entscheidet, dass den Kredit, den er bekommen hat, das Geld auf seinem Girokonto, das gilt für jeden, an eine andere Bank zu überweisen, dann braucht die Bank Liquidität, um diesen Anspruch erfüllen zu können. Und das hat eigentlich mit Refinanzierung nur sehr, sehr locker was zu tun. Und das ist das, was meines Erachtens herausgestellt gehört. Habe ich das übersehen? Oder du startest nämlich mit dem Satz, Kreditgewährung, die nicht aus eigenen Mitteln des Kreditgebers erfolgt. Das ist ja genau der Satz, der das große Missverständnis unseres Geldsystems darstellt. Ja, also jetzt nochmal kurz zum Verständnis. Ich hatte ja zwei Links hier drin. Der erste Link, das ist der Link, der ist relativ großführig. Den hatte ich damals in Vorbereitung zu dem Grillfest gemacht. Ich habe diesen Satz aus dem Lexikon genommen, den du gerade zitierst, und es ging im Nachfolgenden auf dieser Seite eben darum, das zu widerlegen, insbesondere mit Bezug auf die Kundeneinlagen. Um dieses Papier geht es heute nicht, sondern es geht darum, auf Zeile 80 habe ich diese Refinanzierung Schritt für Schritt, also einfach die rein, sage ich mal, technische Darstellung des Vorgangs sehr langsam. Es gab noch Anregungen, es noch langsamer zu machen, aber ich denke, irgendwie reicht's auch. Und diese Seite geht es heute. Also alles, was du gesagt hast, Arne, stimme ich dir zu. Es gibt auf der Seite, auf der ausführlicheren Seite unter Zeile 78, gibt es ein ganzes Kapitel im Anhang, wo ich auf die Mindestreserve eingehe. Das wäre also Kapitel Anhang genau 2.1. Da gehe ich relativ ausführlich darauf ein, was Mindestreserve ist, wie sie wirken soll, dass sie so nicht wirkt und so weiter und so fort. Ich will genau diesen Detaillierungsgrad eben auf der zweiten Seite nicht haben, sondern ich möchte eigentlich nur für jemanden, der relativ unbeleckt ist und der einfach nur mal wissen will, was ist Refinanzierung, deutlich machen, Refinanzierung betrifft eben nur den Zentralbank Geldbestand und dort insbesondere eben die Mindestreserve, und dass dazu eben keine Einlagen von Kunden notwendig sind, sondern dass das im Prinzip alles über den Interbankenmarkt abgewickelt werden kann, weil eben diese grobschlächtigen Beispiele, wo es immer heißt, die Bank vergibt einen Kredit und plötzlich geht alles auf einen Schlag weg, also muss sie sich das Geld irgendwie auf einen Schlag wieder besorgen, dass die eben so nicht die Realität abbilden, sondern dass das eben ein fließender Vorgang ist und man deshalb eigentlich gar nicht bis kaum neues Zentralbankgeld im System braucht, um die Mindestreserven dort zu refinanzieren. Das ist im Prinzip in a nutshell, was ich mit dieser Seite ausdrücken will. Zum Schluss gehe ich nochmal ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz auf das Clearing ein, dass eben durch dieses Clearing die gegenseitigen Interbankenkredite eben immer wieder aus dem System verschwinden, sodass sie sich dort also nicht endlos aufbauen. Und nur diese zweite Seite, also diese kurze technische Darstellung, will ich im Prinzip jetzt zur Abstimmung stellen. Die Seite 1, die werde ich zur Grundlage nehmen für das für dieses Kamingespräch nächste Woche. Und ich denke, da können wir dann auch ausführlicher auf die anderen Punkte eingehen, die hier angesprochen worden sind. Ein Hinweis noch von Wischer, den ich vielleicht noch kurz zur Diskussion stellen will, ist ein Satz hinzufügen, was die Mindestreserve ist und deren Höhe. Also wenn ich das Vertrauen kriege, dass ich das schon richtig darstellen kann, dann würde ich diesen Satz vielleicht wirklich voranstellen und einfach nur sagen, dass eben die Mindestreserve eine gesetzliche Anforderung ist mit ein paar Details und dass die eben von den Banken einzuhalten ist. Einfach damit jemand, der überhaupt nicht weiß, was Mindestreserve ist, eben auch weiß, worum es auf der Seite geht. Wir können alternativ auch diesen einen Satz, ich schreibe ihn hier ins Pad, und wenn wir jetzt befinden, dass der gut ist, dann würde ich ihn einfach so auf die Wiki-Seite übernehmen. Das ist ein super Vorschlag. Formulieren ihn einfach nebenbei während unserer Diskussion und dann machen wir dann da noch schnell dafür dagegen und dann passt das auch. Hast du noch eine Nachfrage, Arne? Ja, dieser Sprachgebrauch auf die Mindestreserve, den kenne ich eigentlich so nicht. Wo steht denn der? Weil ich kenne eigentlich Refinanzierung eher... wo die Mindestreserve vielleicht eine Rolle spielt, aber in erster Linie, wenn es dann darum geht, in der Bankenkredite beziehungsweise ums Einlagegeschäft im groben Sinne. Das ist das, was umgangssprachlich oder bankensprachlich als Refinanzierung betrachtet wird. Ja, dieser Begriff der Refinanzierung, den du oder den auch der auch allgemein so Verwendung findet, beruht eben auf der Vorstellung, dass jemand einen Kredit aufnimmt über 1.000 Euro und dann kommt er an und hebt die 1.000 Euro auf einen Schlag ab. So, und die Bank hat natürlich nur einen minimalen Bestand an Bargeld zum Beispiel da, um es mal ganz rudimentär zu machen, und also muss die Bank sich jetzt also wieder irgendwo anders her 1.000 Euro besorgen. Das heißt, die Vorstellung, die auf dieser, sage ich mal, Bargeldlogik oder Goldmünzenlogik beruht, führt eben zu dem Fehlschluss, dass eine Bank immer den Kreditbetrag in voller Höhe irgendwo anders herholen muss. Und das muss sie eben nicht, sondern sie muss allenfalls den Fehlbetrag zur Mindestreserveanforderung wieder decken. Und der richtigere Begriff in der heutigen Giralgeldwelt ist eben, dass Refinanzierung, also der Zwang, irgendwo Zentralbankgeld herbekommen zu müssen, eben nicht oder seltenst in Höhe des vollen Kreditbetrages besteht, sondern eben immer nur in dem Fall, dass die Mindestreserve unterschritten wird und dann auch nur in der Höhe, um sie wieder aufzufüllen und keinesfalls in der Höhe des vollen Kreditbetrages. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, auf dem ich da hinaus will. Das wird vielleicht auch dann Thema des Kamingesprächs sein, dass man sagt, das gängige Verständnis von Refinanzierung beruht eben, kurz gesagt, auf Goldmünzendenken. Ja, ich habe eine Schatztruhe, wenn jemand kommt und 1.000 rausholt, muss ich halt wieder 1.000 reinstecken, und das stimmt halt so nicht mehr. Darf ich nochmal zurück nachhaken? Ja, bitte. Okay, da ist meines Erachtens noch ein Punkt, und zwar Refinanzierung aus der Sicht der Banken wird ja immer mit Kosten in Verbindung gebracht, oder so ist die gängige Argumentation, wenn man in der Logik der Banken mal bleibt. Und gerade die Mindestreserve ist ja in Anführungszeichen so eine kostenlose Sache, weil die Mindestreserve wird mit dem gleichen Zinssatz verzinst auf der Habenseite wie das geborgte Geld, sprich wie der Hauptfinanzierungsfacility. Das heißt, praktisch das Geld, das sich die Geschäftsbank bei der Zentralbank leiht, um es dann zu hinterlegen als Mindestreserve, kostet ihr genauso viel, wie sie Zinsen bekommt. Deshalb, da sind keine Kosten. Der einzige Effekt der heutigen Mindestreserve ist der, dass ein Prozent der Sicherheiten bei der Kreditvergabe bei der Zentralbank landen. Das ist der einzige Effekt. Unter Refinanzierung, so wie ich es im Sprachgebrauch kenne, ist dann der darüber hinausgehende Teil, was du angesprochen hast, sprich, wenn der Kunde, der einen Kredit bekommen hat, hergeht, einen Teil oder im Ganzen das Ganze auf eine andere Bank überweist. Und dann ist in der Tat so, braucht die Bank entweder einen Interbankenkredit von einer anderen Bank, wo das Geld hinüberwiesen wird. Das, was vorhin, ich weiß es nicht mehr, wer es gesagt hat, ich glaube Silverhair, das ist praktisch dann das, der gleiche Betrag dann wieder zurück, oder teilweise geht es über ein paar Ecken, und dafür muss sie Zinsen bezahlen. Das Zweite, wenn der Kunde Bargeld abhebt, dann braucht es in der Tat einen zusätzlichen Kredit, um dieses Bargeld bei der Zentralbank zu gewissermaßen zu kaufen. Und dafür braucht sie dann auch, das muss sie auch, man könnte sagen, refinanzieren im üblichen Sprachgebrauch. Aber das, was du angesprochen hast, nämlich nur zur Auffüllung der Mindestreserve, kenne ich so nicht. Und deshalb meine Bitte oder meine Frage, wo sind die Unterlagen, die das so beschreiben, wie du es darstellst? Die Unterlagen gibt es, also ich könnte jetzt nicht auf irgendeine bestimmte Unterlage verweisen. Ich kann halt nur sagen, dass es für eine Bank im Prinzip zwei Gründe gibt, warum sie überhaupt, also die Frage ist ja immer die, wenn es heißt, die Banken schöpfen Kredite aus dem Nichts, dann kommt ja immer das Gegenargument, ja, aber sie müssen sie ja auch bedienen, also müssen sie irgendwo Geld herkriegen. Wir wissen, dass das nicht so ist. Das Einzige, was eine Bank eventuell bedienen muss, ist eine Überweisung in Zentralbankgeld, wenn das Geld halt überwiesen wird zu einer anderen Bank zum Beispiel. Oder wie du es immer auszudrücken pflegst, wenn es das Geldterritorium verlässt. So, das ist der einzige Hintergrund, was sie wirklich tun muss. Und auch das wäre völlig unproblematisch, wenn sie keine Bestände an Zentralbankgeld halten müssten. Das heißt, der Grund, warum Banken sich quasi dann neues Zentralbankgeld holen müssen, ist einfach nur, weil es eine gesetzliche Anforderung gibt, wie du auch schon gesagt hast, die sagt, du musst halt einen gewissen Bestand halten. Daneben gibt es noch die Liquiditätsverordnung, die ich würde das mal als ein Detail bezeichnen, dieser Regelung, die auch noch ein bisschen in die Zukunft guckt und das Ganze etwas aufweicht. Aber im Prinzip ergibt sich diese Refinanzierung auf einen Schlag oder stückweise eben nur dadurch, dass es eben diese Anforderung gibt, den Zentralbankgeldbestand zu halten. Von daher, denke ich, geht implizit daraus hervor, dass der Refinanzierungszwang sich aus der Mindestreserve ergibt. Aber Ziel dieser kurzen Klärung sollte ja jetzt nicht sein, das Kamingespräch von nächster Woche vorzugreifen, aber ich lade dich natürlich herzlich dazu ein. Ich denke, das sind genau die Fragen, die wir dann nächste Woche im Detail erläutern können, und dann können wir vielleicht diese Ergebnisse der Diskussion dann auch auf die ausführlichere Seite zur Refinanzierung einfließen lassen. Bei dieser Seite, um die es heute geht, geht es mir wirklich nur darum, sind die Vorgänge, die dort dargestellt werden, sachlich korrekt und allgemein verständlich? Wenn ja, dann würde ich sie gerne einfach als Quelle für zukünftige Diskussionen ins Wiki einstellen. Ich habe jetzt auf Zeile 107, 109 nochmal zwei Sätze hinzugefügt, die ich so quasi voranstellen würde, wenn es denn allgemeine Zustimmung fände. Gut, bevor hier die Diskussion weitergeht, von mir nochmal eine Anregung. Es macht Sinn, erstens, vor so einer Sitzung wie heute, sich das durchzulesen, was der Patrick da geschrieben hat. Dann die Fragen eventuell auch auf der Mailingliste zu klären, damit wir hier nicht eine Stunde brauchen, um das hier einmal durchzudiskutieren. Ich würde Folgendes vorschlagen, ich gehe die Wortmeldung gleich noch durch, aber ich würde Folgendes vorschlagen, wir machen zwei Abstimmungen. Die erste ist einmal, dass dieser Satz hinzugefügt wird, Zeile 107, 109. Und die zweite Abstimmung dann, jetzt schreibt da irgendwie was noch jemand, okay, und die zweite Abstimmung dann, dass das Ganze ins Wiki eingestellt wird zur Abstimmung. Nochmal meine Anregung, mein Hinweis, bitte im Vorwege darüber diskutieren und nicht, wenn wir hier den Antrag zur Abstimmung stellen. Aber ich mache erstmal mit der Wortmeldungsliste weiter. Nervi? Ich möchte den Absatz über Eigenkapital scharf kritisieren. Also da wird Eigenkapital ziemlich runtergespielt, ohne irgendwie, also ich weiß nicht, es wird einfach lax zugegangen. Es wird gesagt, ja, im Grunde spielt es keine Rolle. Und ich finde, wenn es also das Eigenkapital ist eigentlich das, womit die Bank haftet, wenn sie sozusagen in Notlage gerät. Und wenn wir das runterspielen, haben wir im Grunde nichts verstanden, was bei der Regulierung passiert. Und wer das Eigenkapital so runterspielt, der wird sozusagen too interconnected to fail, too big to fail, wird er nicht in den Griff bekommen. Meines Erachtens ist das so essentiell und das wird hier so runtergespielt. Also ich plädiere dafür, diesen ganzen Artikel rauszunehmen. Es gibt keinen Artikel Eigenkapital auf der Seite. Ich glaube, du bist auf der falschen Link. Ja, wir sind auf dem zweiten Link. Es geht hier nur um den Refinanzierung 2 Schritt für Schritt. Also einfach nur die technische Darstellung, wie das Ganze vor sich geht. Dann Entschuldigung meinerseits. Und aber du bist auch herzlich eingeladen, am 28. zu dem Kamingespräch zu kommen und da können wir genau diese Themen detailliert ausdiskutieren. Ich kann es ja auch vielleicht hier mal ins Top setzen. Ist dann noch, darf ich das noch? Jetzt die Diskussion dazu, nein, die soll ja in dem Kamingespräch stattfinden. Zu Eigenkapital. Ja, zu der ganzen Seite Refinanzierung, also zu der großen Seite Refinanzierung von Patrick. Da macht er ja extra ein Kamingespräch. Aha, okay. Gut, da haben wir das auch geklärt. Axel? Oh, sorry. Okay, also ich habe die Seite vorher gelesen, habe mit Patrick mich auch ausgetauscht, ein bisschen über die Mailingliste, habe Patrick nochmal etwas anderes geschickt, was ich auch, glaube vor 2 Jahren geschrieben habe, was im Großen dazu passte. So, worum geht's? Es geht bei diesem Papier um die Möglichkeit, wie am Ende die Mindestreserve aufrechterhalten wird, zum Beispiel durch den Interbankenmarkt. So eine Unterlagen darüber gibt es nicht. Wenn es die schon gäbe, bräuchten wir ja nichts schreiben. Also erstellen wir hier gerade erstmal solche Abläufe. Für was die Darstellung angeht, für mich ist das verständlich, sogar sehr gut verständlich. Und von allem, was ich mir so an Gedanken gemacht habe und gesehen habe, ist das auch alles korrekt. Was haben wir noch? Arne hat einen Hinweis gegeben, ja, aber da geht es auch um Kreditvergabe und hier und da. Es erinnert uns niemand dran, unten ganz oben oder ganz zum Schluss zu sagen. Über Geldentstehung und Geldvergehen gibt es detailliertere Ausführungen hier und hier. Da sind die beiden Links angebracht und da kann sich jemand, das ist die Querverbindung. Und es geht bei dieser Ausarbeitung von Patrick geht es auch nicht um Bargeld und es geht auch nicht um Kosten und Zinsen. Denn es gibt ja auch Banken, die sich überhaupt gar nie nicht refinanzieren müssen, weil die einfach so viel Zuflüsse hatten, dass die überhaupt keine Pensionsgeschäfte machen müssen. Also was gibt's ja auch, ne? Also ich muss sagen, mir gefällt die Seite gut. Ein bisschen bunt, aber an das Bunt habe ich mich sehr schnell gewöhnt. Pavel? Also ich finde die Seite sehr ausgereift und ich kann mir gut vorstellen, wenn wir alle solche Themen, also unseren Themen so ausarbeiten, so ausgereift ausarbeiten, da kann das eigentlich als ein Buch von den Piraten über Geldsystem entstehen. Und dazu gehört bei jedem Kapitel so eine kurze Zusammenfassung oder eine Überschrift von 10, 20 Zeilen, dass man ungefähr weiß, was in dem Kapitel ist. Und wenn man etwas Ausführlicheres haben möchte, kann man ein bisschen ausführlicher eingehen, wie der Patrick das geschrieben hat. Also das fehlt mir noch. Mach doch nicht meine Geschäftsidee kaputt hier, Pavel. Wischer? Jo, ich habe noch eine zweite Sache da hinzugefügt, unten zum Abstimmen mit der Liquiditätsreserve, ob man das vielleicht am Ende einfach noch unten unter das Fazit oder so hinzumacht. Und dann hätte ich vielleicht noch eine Frage. Ich hatte ja auch gefragt, von wegen, wie die Gewinnzurückhaltung bzw. Eigenkapitalerhöhung die Mindestreserve erhöhen soll. Ich glaube, dass ich es jetzt auch verstanden habe. Ich würde nur irgendwie bitten, dass man dann in Klammern noch dahinter schreibt, also hinter diese beiden Dinge, dass es eben bei dem einen Fall, wenn der Eigenkapitalerhöhung, wenn das Chiralgeld von einer Person außerhalb der Bank kommt und bei der Gewinntesaurierung, wenn derjenige, der die bekommt, die Dividende außerhalb, also sein Konto außerhalb der Bank hat. Einfach nur diese Zusätze quasi in Klammer dahinter, damit man das vielleicht versteht. Du bist jetzt bei der Frage der Eigenfinanzierung, ja? Yes. Ja, wollen wir die wirklich noch mit reinnehmen? Also ich fände es eigentlich besser, diese ganzen Erläuterungen nicht auf dieser rein, sage ich mal, technischen Seite zu haben, aber ich nehme die gerne auf, also bis auf jetzt diesen Satz, den ich explizit noch voranstellen will, aber ich würde eigentlich gerne diese ganzen Erörterungen zum Thema, das können wir ja gerne noch weiter ausführen, einfach auf der Seite Refinanzierung mit aufnehmen und dort hat man dann auch den Raum, das sogar vielleicht um ein paar Sätze zu ergänzen. Also ich möchte wirklich diese Seite Thema Refinanzierung 2 sehr schlank halten und einfach nur rein technisch erklären, wie funktioniert das Ganze, wie viel Mindestreserve braucht man dafür, wie viel Zentralbankgeld und Schluss. Also wenn es dir recht wäre, würde ich deine Anregungen gerne auf der anderen Seite einflechten. Ja, ich mach mal, weil Wischer nicht darauf antwortet. Genau, ja. Das war auch gerade mein Gedanke. Diese Seite, über die wir gerade abstimmen wollen, ist ja, wie gesagt, eine Kurzform der Geschichte, die dann nachher noch über das Kaminzimmergespräch mit der anschließenden erstellten Wiki-Seite und einer nochmaligen Abstimmung dann als ausführliche Beschreibung des Themas Refinanzierung kommen soll. Und deswegen finde ich es auch sinnvoll, das so schlicht und einfach und kurz, aber natürlich aber sachlich richtig zu halten und dann nicht sich auf so Kleinigkeiten dann da so zu beziehen. Das kann dann auf der großen Seite nachher passieren, denke ich mal. Aber ich habe noch eine andere Sache. Patrick, ich würde ganz gern auf der Seite Refinanzierung 2, also worüber wir abstimmen wollen, ganz unten den letzten Satz, kannst du den nicht streichen? Wenn es keine sachlichen Fehler in einem der oben beschriebenen Schritte gilt, ist diese Tatsache einfach zu akzeptieren. Alles andere ist Aberglaube. Also ich glaube, das hat da nichts zu suchen. Deshalb habe ich sie auch als Kommentar, das bezog sich auf einen internen Chat, aber den nehme ich raus, ja. Morg. Ja, guten Abend zusammen. Also ich bin jetzt kein Parteimitglied, ich bin überhaupt kein Parteimitglied, mache aber ganz gerne schon mal hier bei den Arbeitsgruppen mit. Ich habe auch noch eine Bemerkung zur Geldvermehrung. Also wenn beispielsweise 1.000 Euro als Kreditvergabe gemacht wird, dann verbucht ja die Bank schon mal den Zinssatz als Gewinn. Einfach nur von dem Buchungssatz, ja. Also es ist ja eh kein reales Geld da gewesen. Aber diese 900 Euro, die wieder für irgendwas anderes eingezahlt werden, werden ja auch wieder weiterverliehen von der Bank, wo das eingezahlt wird. Und da werden wieder Zinsen generiert. Also man muss sich mal vorstellen, wie überhaupt so eine Geldvermehrung funktioniert. Und damit arbeitet dann der Staat. Der kann sich dann virtuelles Geld sozusagen virtuell vermehrt leihen. Und solche Sachen müssen irgendwann mal zurückgezahlt werden, weil diese Kredite ja im Grunde genommen schon in der zweiten, dritten Generation in der Zukunft schon weggenommen wurde. Ne? Also nur damit man mal versteht, diese Ausmaße, die das auch annimmt. Ne? Und der Staat versteht auch das Prinzip. Die Eingeweihten, die im inneren Zirkel sind, die verstehen das Prinzip, die machen das ja bewusst. Wir schweifen wieder vom Thema ab und ich schlage auch dir vor, Morg, dass du dir mal die Seiten durchliest der AG, aufbereitete Themen, Mehrheitsmeinung der AG, wo ganz genau beschrieben ist, wie Giralgeld entsteht, wie Zentralbankgeld entsteht und so weiter. Dann würde ich wirklich versuchen, erstmal mich auf dieses Thema hier zu konzentrieren. Axel? Ich habe schon reingeschrieben. Ich habe keine Bitte. Ich habe nur eine Forderung. An jedem Bild eine Nummer dran schreiben. Denn wenn wir uns am 28. treffen, dann wäre es schön, wenn man sagen kann, hier beziehe ich mich auf Bild 6, 7 und 8. Also das ist wirklich eine Erleichterung. Er ändert nichts am Inhalt. Und von daher meine ich, kann man das einfach eben machen. Kann man auch erst morgen machen. Weil es nicht am Inhalt ändert, ist das auch wurscht, ob das jetzt schon dran ist. Das ist ein guter Vorschlag. Ja, finde ich gut. Das sollten wir für die Zukunft auch so halten, dass wir auf allen Wiki-Seiten, wenn irgendwelche Grafiken da sind, dort eine Unterschrift, Bild 1, 2, 3, 4, 5 oder wie auch immer, unterschreiben, damit man bei Diskussionen sich immer darauf beziehen kann. Dazu nochmal eine ganz kurze Frage. Ich wollte das tun, wusste jetzt aber nicht, ob man direkt in diesem Bild-Tag, der da drin ist, zum Beispiel so eine Unterschrift oder sowas reinschreiben kann. Geht das oder muss man da immer eine separate Zeile dann einfach machen und jedem Bild 1, Bild 2, Bild 3 und so weiter nennen? Ja, mach das. Okay. Gut, werde ich tun. Selber her, ich gehe davon aus, dass du nur einen Text schreiben wolltest. Also wie Giralgeld sich selber vernichtet und so weiter, wissen wir. Haben wir auch auf unseren Wiki-Seiten, wie Giralgeld entsteht und vergeht und wie Zentralbankgeld entsteht und vergeht, beschrieben. Wolltest du noch was anderes sagen? Ich wollte was zu einer stochastischen Rechenmaschine sagen, wozu eigentlich die Buchhaltung mal gedacht war und wie sie funktioniert. Hat das jetzt etwas mit dem Thema dieser Abstimmung zu tun? Es bezieht sich darauf, wie Giralgeld durch die Wirtschaft wandert und sich dabei selber vernichtet. Okay, hat also nichts mit Thema Refinanzierung der Banken zu tun. Damit nicht. Gut, deshalb habe ich es auch dann nur oben reingeschrieben. Dann schlage ich vor, wenn du darüber reden möchtest, unten im Pad, in unserem Tagesordnungspad, haben wir einen Punkt Sonstiges. Wenn du da zum Abschluss noch drüber reden möchtest, dann trag das da einfach ein. Könnte ich nochmal den Link vom Tagesordnungspad haben? Ja, gebe ich dir gleich. Schreibe ich links hier im Mumble-Chat gleich rein. In der Zwischenzeit, Stefan, du trägst dich oder hast dich eingetragen hier links im Chat. Wir haben Wortmeldungspad. Ich habe dich da jetzt mal eingetragen. Wäre schön, wenn du das zukünftig machst, wenn es technisch machbar ist. Dann hast du jetzt das Wort, Stefan. Ja, habe ich jetzt gesehen. Okay. Ich hätte eine Frage zu den letzten zwei Absätzen da, wo der Patrick noch hinzufügen will, zu den letzten zwei Zeilen, wie ich in der Mindestreserve hier. Es war jetzt ein bisschen weiterführend. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon ein aufbereitetes Thema dazu gibt, aber Frage ist, welchen Mindestreserve in Europa 1% und in den USA ist der Mindestreserve 8%, soweit ich weiß. Sind die da noch? Und heißt es dann, dass die Banken in den USA dann potenziell so eine 8%, also die achtfache höheren Opportunitätskosten dann haben mit 8% der täglich fälligen Einlagen, wo die davor halten müssen, im Gegensatz zu europäischen Banken? Oder das würde mich interessieren dazu, kann man das nicht so sagen? Die Mindestreserven werden zurückverzinst. Das hat man auch hier im Euro-Raum gemacht, früher schon bei der Bundesbank, um die sogenannte Wettbewerbsfähigkeit oder die Wettbewerbsgleichstellung zu erreichen. Das heißt, die weder US-Banken noch sonst was für die Mindestreserve fallen keine Kosten an. Ist das nicht auch Stefan, ist das nicht auch ein Punkt für das Kamingespräch? Das wollte ich auch gerade sagen. Also ist eine interessante Frage. Vielleicht sollten wir im Vorfeld dieses Kamingesprächs einfach ein Pad dann auch publizieren, wo jeder seine Fragen reinstellen kann. Dann kann ich sie im Vorfeld auch nochmal durchlesen, dann können wir darüber auch diskutieren. Aber genau das sind die Art von Fragestellungen, die wir gerne im Kamingespräch klären können. Ja, okay, und das kann man dann immer noch erweitern, oder? Also diese zwei Absätze, wo du jetzt noch dann vorne dran stellst, kann man dann nach dem Kamingespräch auch noch ergänzen, oder? Ja, wobei, wie gesagt, Ziel des Kamingesprächs ist es eigentlich auf Grundlage der jetzt schon ausführlicheren Seite zu diskutieren und dann dort alle Erläuterungen, Erklärungen und so weiter reinzubringen. Und man könnte dann von dieser Kurzseite einfach auf die andere verlinken, damit der geneigte Leser eben noch ein bisschen Hintergrundwissen kriegt. Okay, danke. Prima. Ja, also, wir haben zurzeit drei Abstimmungen, die bitte jetzt, wenn keiner mehr eine Wortmeldung hat, durchgeführt werden sollen. Die erste Abstimmung ist Zeile 108, 109, generell die Seite im Wiki zur Abstimmung zu stellen. Die zweite Abstimmung ist Zeile 117, 118, der Text, der da drüber steht, noch mit voranzustellen. Und die dritte Abstimmung noch am Ende des Textes was zu stellen. Das ist in Zeile 124, 125. Und ich bitte doch darum, dass wir dort jetzt einmal diese Abstimmung machen, damit dann der Patrick auch weiß, was er heute noch ändern kann, damit ich morgen die Seite zur Abstimmung stellen kann. Also das geht jetzt nicht hier, was zu dem Antragstext dazu zu schreiben. Na, wenn, dann bitte unter die Abstimmung. Oder sich zu Wort melden, wer da auch immer gerade was schreibt. Ich denke mal, das Ganze wird dann sicherlich wieder auf der Hauptseite Refinanzierung erklärt, ne? Patrick? Ja, also wenn wir uns entschließen, so danach sieht es ja aus, diesen Satz noch mit aufzunehmen, dann würde ich den einfach so sozusagen als Anmerkung zum Schluss, wie es da auch steht, am Ende noch hinzufügen. Anmerkung, eine Bank darf natürlich auch mehr als nur die Mindestreserve halten und würde dann entsprechend verlinken auf die andere Refinanzierungsseite. Ich hatte sowieso mal angedacht, bei nächster Gelegenheit, wenn ich ein bisschen Zeit habe, einfach zur Liquiditätsverordnung auch nochmal so eine ähnlich aufgebaute Seite zu machen. Denn da hat es vor, ich will nicht lügen, 3-4 Monaten auch nochmal eine angeregte Diskussion auf der Mailingliste gegeben. Und ich denke, das wäre eben auch wichtig zu verstehen, wie diese Liquiditätsverordnung funktioniert, was die berücksichtigt, was sie nicht berücksichtigt und was das dann am Ende für die Banken bedeutet. Denn auch die Liquiditätsverordnung wird oft als Argument genommen, dass die heißt doch, naja, die Bank muss sich ja schon refinanzieren, weil guck hier, Liquiditätsverordnung, da müssen immer Mittel reinfließen. Und da gibt es auch wieder die, sage ich mal, Vulgärinterpretation, allen Abflüssen müssen Zuflüsse entgegenstehen und das ist auch nur bedingt so richtig. Aber das würde ich dann näher erläutern. Okay, ich denke mal, jeder sollte jetzt in der Zwischenzeit sich einig sein, wofür er stimmt. Und würde sagen, ich gebe euch noch 15 Sekunden, eure Abstimmung zu beenden. Es gibt ja auch keine Fragen mehr im Moment. Dann würde ich auch jetzt schon mal den Patrick bitten, das heute Abend eventuell noch fertig zu machen, das einzupflegen und damit ich dann morgen die Mail zur Abstimmung machen kann. Okay, dann aber bitte nicht diese Sitzung bis 1 Uhr morgens ausdehnen. Nö, ich gebe mir schon Mühe. Okay, dann ist die Abstimmung beendet. Dann kommen wir zu Top 2. Ist auch wieder fix. AG Zeitung Kompass aus letzter Woche. Da müsste eigentlich der Piratus was sagen können oder der Rolf. Ja, fange ich mal an. Wenn ihr mal den Link anklickt, der da auf Zeile 131 steht oder das Pad 244 aufruft, was das gleiche wäre, dann seht ihr unten in Zeile 55, glaube ich, ist 57 einen Text, der jetzt das sozusagen das Endergebnis ist der Diskussion, die allerdings in einem relativ kleinen Rahmen nur geführt wurde, weil gestern Dinge wichtiger waren. Also die Zypern-Krise hat hier den Raum gefüllt und hat die willigen Arbeiter in ihren Bann gezogen. Ja, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt das, was wir also ich habe jetzt mit Rolf das noch jetzt heute gemacht, schnell. Wir haben ein paar Anregungen übernommen, zum Beispiel Professor Werner mit aufgeführt, das war gewünscht. Ansonsten haben wir unten auch gesammelt, was wir alles verworfen haben an Anregungen. Ja, da, wie gesagt, es gab nicht viel Diskussion darüber, aber ich glaube, der Artikel ist so jetzt erträglich und ja, sollte dann abgestimmt werden, ob das in Ordnung ist, dann geht das nämlich an den Kompass. Ich habe hier mal eine Frage. Ihr habt den sicherlich in weiß gemacht, den abschließenden Text, und jetzt ist schon wieder was da drin in grün. Stimmt das dann mit den Zeichen noch überein nachher? Ja, wir haben ein bisschen Puffer zeichentechnisch. Wir sind jetzt bei 3.800, steht irgendwie oben drüber 3.800 noch was. Das ist untragisch und das war ich zum Beispiel auch, aber ich glaube, noch andere haben da irgendwelche Rechtschreibfehler gefunden, die mir natürlich jederzeit passieren können. Also ich mache mal den kompletten Text wieder in weiß, ja. So, darüber stimmen wir jetzt ab, ob dieser Text dann an den Kompass gehen soll und dazu natürlich dann unser Logo, ne? Das ich habe es versucht, unseren damaligen Grafiker, der unser Logo gemacht hat, zu kontaktieren, aber der ist ja aus der Piratenpartei ausgetreten und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch erreichbar ist über seine Piratenpartei-Mailing-Adresse. Ich habe also keinen Kontakt mehr hinbekommen. Ich hoffe, dass das Logo, so wie es im Wiki ist, von der Auflösung her reicht, damit es auch druckbar ist. Ja, ich würde das dann jetzt gerne an die einen der Koordinatoren abgeben. Das Thema, man müsste sich jetzt wahrscheinlich jetzt mit Vika in Verbindung setzen. Die scheint ja da so die anscheinliche Schnittstelle zu sein zum Kompass-Artikel. Jo, da werden wir sicherlich einen der 5 Koordinatoren finden, der diese Mail schreibt an Vika. Gut, dann möchte ich gern, oder sind Sie alle noch am Lesen hier? Da würde ich darum bitten, abzustimmen in Zeile 137, 138, ob der Text so den Kompass gehen soll. Noch eine Frage. Ganz unten, letzter Absatz, steht nur der AG Geldordnung, nicht AG Geldordnung und Finanzpolitik. Ja, ich habe das, wir haben das zum Teil weggelassen. Also wir haben dann nur AG Geldordnung, weil im Umsprach ist es ja dann doch meistens AG Geldordnung. Und die meisten, zum Beispiel auch Hetty, sagt dann immer irgendwas, nicht Finanzpolitik. Also wie gesagt, wir haben es ein paar Mal weggelassen und manchmal auch ausgeschrieben. Aber ich finde es ein bisschen geschwollen, das immer komplett rauszuhauen. Vielleicht noch unten zu der Zeile 73, da hatte, glaube ich, Matthias geschrieben, dass es irgendwie dass es sozusagen ein bisschen zu devot ist, wenn wir hier sagen, dass es kein klassisches Kernthema ist. Aber ich finde, das sollte einfach unseren Realismus darstellen. Und deshalb habe ich diesen Einwand dann verworfen. Weil was wir zwangsläufig irgendwann werden müssen in der Partei, das wird die Zukunft zeigen und unsere Arbeit vielleicht, aber das können wir nicht so prognostizieren. Ja, ich würde trotzdem ganz gerne einmal kurz ein Meinungsbild einholen, ob wir überall da, wo nur AG Geldordnung steht, daraus AG Geldordnung und Finanzpolitik machen. Im Sinne einer Marke wäre das sicherlich nicht verkehrt. Also ich glaube, das ist ein Begriff, der dann irgendwann auch so steht. Also er ist lang, ja. Aber ich denke, es hat einen ganz bestimmten Grund, warum sich diese AG so genannt hat. Und ich denke, die sollten wir dann auch so beibehalten. Deshalb haben wir den Artikel ein bisschen kürzer gehalten, weil wir geahnt haben, dass ihr das wünscht. Kann man nicht das Kürzel verwenden? Wie wäre es, wenn man es einmal am Amt dann AGOUFP macht? Genau, das meinte ich. Also das finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen schräg, wenn man einen Text liest, dass man immer so kürzeln. Aber ja, das würde allerdings die Zeichenanzahl wieder reduzieren. Man kann aber auch beim ersten Mal das ausschreiben und dann hinter in Klammer AG Geldordnung. Damit sagt man, dass in Zukunft mit AG Geldordnung das Ganze gemeint ist. Das ist, glaube ich, die korrekte Vorgehensweise bei sowas. Jo. Ist ein Kompromiss. Ja, das finde ich auch gut. Naja, und es ist ja auch der Bereich Geldordnung, in den das gehört. Insofern ist es nicht ganz falsch. Soll ich dann gucken, wo es sonst noch im Text steht und da dann auch nur AG Geldordnung nennen oder dort auch stehen lassen? Weil weiter unten habe ich es, glaube ich, noch zweimal drin stehen. Ich würde es konsequent rausnehmen und oben reinschreiben, im Folgenden nur AG Geldordnung geschrieben oder so. Nun haben wir schon 3 Meinungsbilder hier. Beteiligt euch bitte ab Zeile 140 bis 153 an den Fragen. Kurze Frage, 140 ist doch irrelevant, weil wir den Kompromiss gerade gefunden haben, oder soll das jetzt nochmal... Nee, es gibt jetzt mehrere Sachen. Entweder man ändert alles von AG Geldordnung in AG Geldordnung und Finanzpolitik. Das ist die erste. Oder wir machen eine Abkürzung, also zu Anfang einmal AG GUUFP und dann nachfolgend immer nur diese Abkürzung. Oder wir machen einmalig AG Geldordnung und Finanzpolitik in Klammern AG Geldordnung und dann anschließend nur noch AG Geldordnung schreiben. Wobei das 150 ist ja im Grunde genommen der Text. Ne? Also. Ja, ich habe das jetzt schon reingeschrieben. Ich habe nicht geahnt, dass hier noch Meinungsbilder nötig sind. Also das, was Zeile 150 und folgende ist ja das, was so im Text drin steht. Dass einmal nur AG Geldordnung Finanzpolitik steht und danach immer nur noch AG Geldordnung. Also darüber brauchen wir normalerweise nicht abstimmen, sondern nur über die Änderungen in 140 und 145. Na, wie gesagt, ich habe das eben gerade erst reingeschrieben. Also das stand gerade noch nicht drin. Deshalb ist es auch grün. Vielleicht sollte ich mir das mal durchlesen. Ich finde den Begriff Finanzpolitik sehr wichtig und den muss man nicht weglassen. Ja, vor allen Dingen nicht, wenn wir noch Zahlen haben. Ich finde den nämlich auch recht wichtig, weil wir nicht nur über die Geldordnung reden wollen, sondern eben auch über Finanzpolitik. Sind das jetzt Wahlkampfreden oder wie? Nein, ich möchte meine Meinung dazu äußern als Basispirat. Aber mitten in der Abstimmung. Wir haben keine Abstimmung. Doch, wir haben eine Abstimmung. Während der Abstimmung darf man inhaltlich nicht reden. Wann beginnt die Abstimmung? Sie ist gleich beendet. Okay, ich sag mal, wir machen noch 30 Sekunden. Also ja, 30 Sekunden und dann wissen wir, was wir tun. Ich glaube nicht, dass wir dann wissen, was wir tun. Wie willst du denn das jetzt auswerten? Hat jetzt 140 gewonnen oder 150? Oh, dann machen wir gleich noch eine Stichwahl. Na gut, dass es aufgezeichnet wird. Gut, ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als noch einmal zu entscheiden, wollen wir den Text so, wie er jetzt steht, also so, wie du es geschrieben hast, mit dem in Klammern AG Geldordnung und weiterhin nur AG Geldordnung verwenden, oder wollen wir immer da, wo AG Geldordnung steht, es ausgeschrieben haben in AG Geldordnung und Finanzpolitik. Müssen wir leider nochmal abstimmen und dann machen wir halt einmal in, genau, Unterschied A oder B. Ich schreibe mal was. Rudi, wir sind schon lange beim Abstimmen. Wo stimmt ihr denn ab? Drunter. Na prima. Da diese Alternativen jetzt nicht so umfangreich sind, würde ich doch bei mich ein bisschen sputen. Also können wir mal fertig abstimmen. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dann schlage ich vor, dass du das vielleicht einmal ganz schnell änderst. Alles, was AG Geldordnung ist, in AG Geldordnung und Finanzpolitik. Und dann kümmern wir Koordinatoren uns darum, mit der WIKA Kontakt aufzunehmen, dass das eingestellt werden kann in den Kompass. Okay, mache ich gleich. Ich wollte jetzt gleich das nächste Thema auch noch vorstellen muss, würde ich dann gleich mal erstmal hier weiterreden. Das nächste Thema ist dann Top 3 Termin bei EZB. Achso, nee, dann bin ich. Das schiebe ich jetzt mal nach oben und wer hat das eingestellt? Was mal, wie heißt denn nochmal? Termin bei EZB. Das habe ich eingestellt. Dann kannst du schon mal was sagen. Ich sortiere in der Zwischenzeit mal unsere Tagesordnung. Okay, wir sind am 29. oder ja, was habe ich als Termin geschrieben? Ich glaube, am 27.3. sind wir auch bei der EZB, haben wir einen Termin. Die Gesprächspartner, mit denen wir, habe ich hingeschrieben. Und zwar, der geht darauf zurück auf einen E-Mail-Diskurs, den ich mit der EZB geführt habe. Und ja, wer Interesse daran hat, ich habe vor, am Montag das vorbereitete Paper, was wir da haben und was die auch schon haben, nochmal zu diskutieren. Ich wollte nur mal wissen, wie es Interesse ist, hier in der AG da sich an der Diskussion zu beteiligen. Steht das Paper irgendwo? Ich habe es noch nicht irgendwo reingestellt. Wer Interesse hat, kann das gerne haben, beziehungsweise ich kann es, wenn Interesse besteht, auch als PDF dann irgendwo hinstellen. Wird es in Mumble stattfinden? Nein, das wird vor Ort bei der EZB. Sie haben uns direkt dort eingeladen. In Frankfurt? In Frankfurt, ja. Aber ihr nehmt das auf? Am wievielten? Am 27. ist ein Mittwoch, 27.3. Ich wollte es aufnehmen, ich wollte es auch gegebenenfalls sofort streamen, aber da wurden wir scharf zurückgepfiffen. Dieses Gespräch ist nicht öffentlich. Ich bin sehr überrascht, aber ich habe das akzeptiert, weil ich gesagt habe, Hauptsache wir haben nochmal ein Gespräch, vielleicht kommt man dann vielleicht besser ins Gespräch, wenn man mal dort war. Darf man das dann aufnehmen? Nein, so wie Sie es gesagt haben, nein. Aber ich hab ziemlich detailliert, das Paper hat 16 Seiten, davon ist die Hälfte ist der E-Mail-Verkehr, den ich teilweise auch schon mal auf der Mailingliste veröffentlicht habe. Da kann man ihn praktisch auch verfolgen. Und dann hatte ich das zusammengefasst, die ganzen Positionen hinsichtlich Relevanz, warum werden die Fragen gestellt, ist der Tenor der Positionen, was für Punkte werden dazu diskutiert. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf das Gespräch. Das ist ein richtiges Hardcore-Fachgespräch. Dieses Paper würde ich mich sehr freuen, ganz schnell zu haben, weil ich ja jetzt an der sozusagen Bundesstrategie mitdenke und da wüsste ich gerne, was ist denn also das, was ihr mit der EZB bespricht. Das ist ja strategisch wichtig. Ja, kann ich gerne machen. Dann machen wir es so. Ich mache ein PDF und stelle das auf die Seite. Ich stelle das ins Wiki, dass man es von dort abholen kann. Es sind meines Erachtens wirklich hochinteressante, aber sehr, sehr spezielle Fragen. Und diese Fragen gehen sogar so weit, dass unter Umständen ein Widerspruch in der Buchhaltung der EZB festgestellt haben und Bundesbanken und nationalen EZB. Nochmal die Frage, ist es vormittags oder nachmittags? Nachmittags könnte ich eventuell. 15 Uhr ist es. Herr Tiet, du würdest von Norddeutschland anfahren bis Frankfurt wegen dem Termin? Nee, am Freitag bin ich sowieso in Frankfurt. Insofern, dann würde ich einen Tag vorher kommen, dann müsste ich, am Donnerstagabend bin ich sowieso in Frankfurt. So müsste ich einen Tag früher kommen und einen Arzttermin verschieben. Verstehe. Okay, und diese speziellen Fragen, bist du auch, das interessiert dich? Ich würde es mir schon erst anschauen. Ja, wie gesagt, am Montag habe ich vor, dass wir hier im Mumble die ganzen Fragen nochmal diskutieren, dass wir vielleicht noch Rückmeldung bekommen, wenn wir da ins Gespräch gehen, ob das dann auch so gesehen wird. Aber es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr spezielles Thema. Aber Arne, wir wollten auch noch das zweite Thema mit dem STEP-Programm und so anführen, nicht nur jetzt diese drei Fragen. Also ich bitte dich da doch schon eine gewisse Zeitreserve auch dafür einzuräumen. Ich verstehe dein Anliegen und du hast es auch vorwärts getrieben und wir sind dankbar, dass wir den Termin dann über dich bekommen haben. Aber wir sollten auch dieses Thema, wie im Augenblick sich diese ganzen Banken refinanzieren und über diese Strukturen, wie von den Journalisten im STEP-Programm da nachgewiesen, die sind also sehr, sehr mirakelhaft und da sollten wir auch mal eine Stellungnahme erbeten. Okay, ich pack das noch mal dazu und versuche da auch praktisch eine prägnante Frage zu formulieren etc. Aber der Punkt war ja der, ich hatte eine Diskussion mit der EZB und da sind wir nicht weitergekommen. Wir haben gesagt, okay, tun wir mal ein Gespräch ansetzen, anstatt praktisch dieses Hin und Her mit den E-Mails. So kam das zustande. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das STEP-Programm sogar ein Termin für sich fast ist, weil das ist ja eigentlich hochbrisant. Haben Nikolas und Robert schon zugesagt, weil sie oben aufgeführt sind? Nikolas Hofer, der hat seine Bereitschaft erklärt. Robert ist irgendwo in der Versenkung verschwunden. Ich hatte ihn angesprochen gehabt auf der Euvicon und hatte aber jetzt keinerlei Rückmeldungen. Seit praktisch der Euvicon weiß ich nicht, wo Robert steckt. Wir reden über den Robert Arnold. Nicht über den Robert Steinholzheim. Im Landtag in Düsseldorf. Liest er seine E-Mails nicht mehr oder beziehungsweise ist da Land unter? Versuch's mal mit Twitter. Da ist momentan Land unter, da sind die Haushaltsberatungen. Okay, das könnte der Grund sein, warum das so ist. Arne, ich habe auch noch mal eine Frage. Also es wird ja nicht aufgenommen. Ist es dann nachher also Staatsgeheimnis der vier Leute, die dort dabei waren? Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? es ist so, dadurch, dass wir ja die Fragen oder das ganze, das, die ganzen 16, 17 Seiten gewissermaßen ins Patch bei uns auf die Wiki-Seite stellen, sind ja die Fragen schon öffentlich. Und die Lücken, die sind meines Erachtens zu groß. Ich werde, oder mein Ziel ist, dass wir versuchen, eine konkrete Stellungnahme der EZB zu den Fragen und so weiter zu bekommen. Und dass man die natürlich dann veröffentlicht, scheint mir klar zu sein. Ich werde auch versuchen, zu bitten, dass Sie zunächst mal das Gespräch aufnehmen. Ich kann es nicht verstehen. Ich finde, das wäre eine tolle Sache, so in Dialog zu kommen. Und finde es schade, wenn das dann nur gewissermaßen unter uns vier oder fünf Leuten bleibt. Von daher gesehen werde ich das machen, aber ich kann da nichts versprechen. Das waren die Bedingungen. Das waren die Bedingungen und die Bedingungen waren sehr scharf formuliert. Das heißt, da hat kein Blatt Papier mehr dazwischen gepasst nach dem Motto, entweder ihr akzeptiert es oder ihr lasst es bappen. Wie habt ihr euch das denn hinterher vorgestellt? Wollt ihr dann, also ihr macht euch ja Notizen nämlich an und werdet dann anschließend vielleicht einmal eine Zusammenfassung des Gesprächs erstellen und das dann nochmal der EZB mailen und dann fragen, ob man diese Zusammenfassung auf unserer Wiki-Seite veröffentlichen darf oder wie soll ich das verstehen? Das ist so der Ansatz, den ich mir vorgestellt habe, dass man das vielleicht schon dort macht, wenn man dann so eine Frage abgearbeitet hat und, sag mal, zu irgendeinem Ergebnis gekommen ist, dann heißt es entweder, der Dissens besteht weiter oder meinetwegen, man hat sich geeinigt oder man sieht es so oder so oder die müssen nochmal nachhaken. Da kann ja mehrere Sachen sein. Ich möchte auch ganz gerne als Ziel, wenn auch die Fragen jetzt, diese drei vom Arne im Vordergrund stehen beim ersten Treffen, dass es keine einmalige Aktion bleibt, sondern dass wir es schaffen, doch weitere Treffen mit der EZB durchführen zu können, wo dann gegebenenfalls andere Themen, die für uns ganz wichtig sind, dann besprochen werden, falls beim ersten Mal halt da die Zeit nicht üppig bleibt, weil das ist wirklich ein ganz spezielles Thema, was der Arne da vorbringt. Und ich möchte auch sagen, wenn da jemand sich berufen fühlt jetzt hier, der ebenfalls so tief drin ist in der Materie wie Arne, dass der da gerne teilnehmen möchte, weil das ihn genauso interessiert auf der Ebene, der sollte sich doch bitte jetzt melden. Genau. Noch etwas. Das Gespräch hatte ich auch genannt. Piraten reden über Geld, Fragen an die EZB. Und ich fände es eine tolle Idee, wenn man genau diese Gesprächsreihe gewissermaßen fortsetzen könnte. Und natürlich das Ziel ist, das dann ins Mumble zu holen, damit natürlich andere genauso dran teilnehmen können. Aber ich habe den Eindruck, man muss da sehr behutsam vorgehen, um überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ja, also ich bin auch dran interessiert, aber kriege ich nicht hin mit der Anwesenheit. Das, wenn das aber öfter vorkommt, ist das schon in Ordnung. Also das mit den Münzen, das ist sich ganz einfach zu beantworten, muss nicht hier sein. Und die Relevanz der Frage 3, da verstehe ich nicht, wenn 10 Euro Münzen oder 10 Euro Noten Bargeld, warum fehlt da 10 Euro Giralgeld? 10 Euro Giralgeld tilgen genauso 10 Euro Schulden. Also dann muss man schon sagen, ist dann der nicht alles drei das Gleiche? Ja, das sehe ich ja genauso. Das ist praktisch weiter oben, ist es in der Frage drin. Es ging zunächst mal darin, aus der jetzigen Sicht der Zentralbank und der Bundesbank besteht zwischen Bargeld einerseits und Giralgeld andererseits, das sind für die zwei ganz, ganz verschiedene Dinge. Und ich wollte jetzt nicht praktisch an der Stelle den Sack so weit aufmachen, sondern würde sagen, okay, wenn einerseits Münzen werden nicht in der Bilanz geführt, während Banknoten werden in der geführt, aber es ist offensichtlich so, dass die Haupteigenschaft, nämlich dass 10 Euro eine Schuld von 10 Euro tilgen können, wo besteht dann der rechtliche Unterschied und wo steht die Berechtigung? Aus meiner Sicht, das habe ich natürlich da so nicht gesagt, ist das eine Verletzung Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Also Nummern. Die Münzen liegen geschichtlich aus der Geschichte heraus historisch gewachsen im Hoheit. Das Münzregal ist im Hoheitsgebiet der Regierung. Das ist schon seit Jahrhunderten so. Und nun ist das ganz einfach. Die Banknoten liegen im Hoheitsgebiet der Banken und nun hat sich die Regierung dazu entschlossen, die Münzversorgung auch über die Zentralbank. Und da muss die Bank halt die Münzen von dem kaufen, der sie als einziger herstellen darf. Fertig aus Ende. Und damit ist die hier ein Zwischenhändler gewissermaßen. Das liegt einfach historisch bedingt. Münzregal liegt im Hoheitsgebiet der Regierung und nicht im Hoheitsgebiet der Banken. Axel, das ist doch klar. Das ist klar, dass das historisch gewachsen hat, dass da historische Wurzeln drin sind. Das ist alles klar. Der Punkt ist nur der, die Bundesbank ist ja gewissermaßen auch Teil des Staates. Es ist ja nicht so, dass die Bundesbank eine ganz separate Institution ist. Wenn ich aber Banknoten aufführe in der Bilanz, dann müsste ich im Grunde genommen genauso die Münzen, auch wenn du völlig recht hast, über das Münzregal gewissermaßen der Geldschöpfungsgewinn gleich einmalig realisiert wird. Trotzdem stellen sie das gleich gewissermaßen dar wie Banknoten. Ja und? Die Münzen werden halt dann nicht in der Bilanz geführt, aber die Bundesbank und die Zentralbanken führen Buch über die Menge der Münzen. Sogar, die wissen sogar genau die Stückzahl, die von ihr rausgegangen ist. Kann man nachlesen. Wird jeden Monat veröffentlicht. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob das außerhalb oder innerhalb der Bilanz ist. Hier ist es halt historisch gewachsen und das ist auch 1:1 übernommen worden. Es kann und darf gar nicht in der Bilanz auftauchen nach momentaner Sachlage. Dazu muss das Münzregal dem Staat weggenommen werden. Nein. Natürlich muss es in der Bilanz aufgeführt werden. Also das finde ich unverschämt, dies nicht zu tun. Axel, die EZB selbst, die hat dieses Manual of MFE Balance Sheet Statistik. Das ist ein Dokument von der, die gehen ja davon aus, dass es in der Bilanz ist. Und das ist ja der Punkt, dass ich sage, im eigenen Haus gibt es Leute, die sagen, es müsste in der Bilanz stehen. Und du kannst eine Bilanz nicht einfach so machen, sondern es gibt ja Richtlinien für Bilanzen. Und da müssen gewissermaßen alle Vermögenswerte und alle Verbindlichkeiten aufgeführt werden. Und Münzen sind dann genauso Verbindlichkeiten wie Banknoten oder wie Chiralgeld. Ja, ist doch schön. Ist doch der absolute Beweis dafür, dass die Banker selber wunderbar wissen, wie ihr eigenes Geschäft läuft, wenn die in ihr Papier da irgend so einen Kram reinschreiben. Aber nach wie vor, die Zentralbank muss die Münzen bei dem ankaufen, der sie als einziger rechtlich herstellen darf. Und damit macht sie bilanztechnisch und buchungstechnisch und nach Wasser, aber regeltechnisch alles korrekt. Ankauf geht in die Aktiva-Seite hinein, Scheidemünzen, und wenn dann irgendwann nicht Banken meinen, in dem Fall jetzt meist Geschäfte, Wechselgeld haben zu wollen, dann werden die von der Zentralbank weitergereicht. Also das ist alles vollkommen korrekt. Und nochmal, wenn die in ihrem Papier da irgendetwas reinschreiben, weil da irgendwelche glauben, ich wiederhole, glauben, dass die Münzen doch auch da drin sein müssen, weil sie selber noch nie drüber nachgedacht haben, dann ist das nicht unser Problem. Aber die Frage, die du daraus machst, wieso kann das in dem Papier so sein, ganz sachlich, die ist gemein, die ist richtig. Ich wollte mal nachfragen, müssen wir jetzt das Gespräch vorwegnehmen, was mit der EZB geführt wird? Nein. Aber ich habe noch eine Anmerkung, und zwar an Axel und an Patrick und auch an alle anderen. Wenn ihr noch wirklich euch, Fragen an diejenigen, die hingehen, übermitteln könnt, wo ihr für außerordentlich wichtig halten würdet, die ihr gerne von der EZB erfahren würdet, aber selbst nicht teilnehmen könntet, das wäre natürlich auch sehr gut für diejenigen, die hingehen. Also falls euch da ganz wichtige Sachen noch einfallen, bitte sendet die doch mir oder dem Arne zu. Ich werde drüber nachdenken, komme gern drauf zurück. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, die wir nutzen sollten. Ich wollte noch mal in diesem Zusammenhang darauf hinweisen. Ich hatte mal vor Wochen aufgefordert, mir sämtliche Antworten, die wir mal von der Bundesbank oder von der EZB oder von der BaFin oder wem auch immer bekommen haben, zuzusenden. Denn die könnten wir alle auf unserer Wiki-Seite veröffentlichen, so wir denn dazu explizit die Freigabe bekämen. Ich habe einen gewissen Rücklauf bekommen, aber bei weitem nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Es wäre natürlich gut, wenn wir jetzt so eine Seite aufbauen und die da ins Wiki klatschen und dann vielleicht irgendwann nach dem Gespräch vielleicht von der EZB auch die Erlaubnis bekommen, zumindest eine Abschrift dieses Gesprächs dort zu publizieren, dann wäre das ein guter Aufhänger, um dieses zu tun, insbesondere wenn wir daraus eine Gesprächsreihe machen wollen. Gut, können wir dann den Top beenden? Gibt keine Gegenrede. Gut, kommen wir zu Top 4. Das war der Pavel. Ja, es geht jetzt um den Auftritt von Marina Weißband bei Ilna. Also ich habe in meinem Umkreis halte ich immer Vorträge über das Geld, aber ganz einfach über die Geldschöpfung und Guthaben und Schulden, ne, dass die Menschen das verstehen. Das gelingt mir schon einigermaßen und mein Umkreis wächst. Also meine so ja dieser Kreis, wo ich das so erzähle, das verbreitet sich ein bisschen, natürlich nichts Großes, ne, aber es wächst. Und nach diesem Auftritt, weil wie die Frau Weißbander etwas erzählt hat, sowas Undurchsichtiges, habe ich fast die Leute verloren. Also das darf nicht mehr passieren. Also sonst kann ich gehe gar nicht zur Wahl, gehe ich blamiere mich da. Ich habe jetzt in der Wiki habe ich da so eine Vorstellung dahingestellt, was unsere Vertreter über Geldpolitik aussagen sollen. Und da sollen sie auch auswendig lernen, sich vielleicht von uns schulen lassen. Sonst kann ich nichts mehr machen. Was? Okay, ich nehme mal an, ihr habt alle den Link angeklickt, der in Zeile 199 steht. Dazu würde ich ganz gerne mal als erster was sagen. Der Rest kann sich dann ja in das Wortmeldungspad eintragen. Als erstes, Pavel, möchte ich sagen, ich finde es extrem unglücklich, wenn du auf unserer Wiki-Seite eine Seite erstellst mit der Überschrift öffentliche Stellungnahme der AG. Und anschließend noch nicht mal auf dieser Seite einen Hinweis machst, dass das von dir persönlich erstellt wurde, sondern der Leser, der unbedarfte Leser, bekommt den Eindruck, das ist unsere öffentliche Stellungnahme. Das geht nicht. Sowas darf nie wieder passieren. Also diese Seite muss sofort überarbeitet werden. Über den Inhalt der Seite, denk mal, kann man sich teilweise streiten. Also wenn ich dort Zahlen lese ohne Belege, ohne Quellen, ohne Links oder irgendwas, sondern einfach irgendwelche Aussagen, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Mir fehlt zum Beispiel auch, was deine einleitenden Sätze gerade eben, das gehört auch auf diese Wiki-Seite. Hier stehen einfach nur 10 Sätze oder 12 und das soll jetzt für einen unbedarften Leser eine öffentliche Stellungnahme der AG Geldordnung sein, zu was auch immer. Das geht überhaupt nicht. Ja gut, wenn das nicht geht, dann wie soll das anders gehen? Aber ich habe gesagt, nicht die Seite ist wichtig. Ich habe etwas reingeschrieben, was ich meine. Aber es geht darum, dass unsere Vertreter mich nicht blamieren. Und das ist passiert. Stimmbürger? Ich hätte eine Frage, ob der Einladungstext, den Marina erhalten hat, bekannt ist. Ist die im Auftrag der Piratenpartei oder ist sie privat eingeladen worden? Ist das bekannt, derjenige, der das jetzt geschrieben hat? Pavel, genau. Sie war bei Ilna, hat sie etwas über Geldpolitik erzählt, was mich blamiert hat. Also soweit ich weiß, ist sie privat eingeladen worden, um ihr Buch vorzustellen. Aber sie wurde immer darauf hingewiesen, dass sie die Piratenpartei vertritt. So wurde es im CDF angekündigt. Das ist doch völlig wurscht. Ich meine, wenn Pavel irgendwas zu kritisieren hat, soll er doch einfach ihr eine Mail schreiben und die Sache ist direkt mit ihr ausmachen. Ich finde jetzt auch diesen Weg der öffentlichen Stellungnahme der AG ein bisschen unpassend, insbesondere weil es halt so sehr, sehr stark verkürzte Aussagen sind, die man eigentlich in Wiki wunderbar erklären kann. Aber unsere Vertreter... Oder kann man einfach mal was sagen? Ja, eigentlich haben wir ein Wortmeldungspad hier. Ja, aber ich kann ja jetzt auch noch schnell einwerfen. Also ich finde grundsätzlich die Idee von Pavel unterstützenswert. Ich glaube, was er meint, ist, dass wir sozusagen, das Thema hatten wir auch schon öfter, sozusagen Argumentationsthesen oder Sätze sozusagen für Piraten aufstellen, die kurz und knackig sind und die sozusagen den Wissensstand übermitteln, den man auch in den Medien übermitteln sollte als Pirat. Und ich glaube, das meint der Pavel, jetzt unabhängig davon, was er da für Sätze reingeschrieben hat, aber grundsätzlich ist es eigentlich keine schlechte Idee, sozusagen einen Argumentationsleitfaden für die Piraten zu erstellen. Ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht, Cosmic. Muss aber sagen, dazu haben wir eine AK-interne Bildung. Patrick? Ja, ich wollte das unterstützen, was Cosmic gesagt hat. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen, dass sowas gar nicht schlecht wäre. Ich glaube, die Akzeptanz unserer AG ist mittlerweile auch so, dass man das wahrscheinlich durchaus auch ernst nehmen würde und verwenden würde. Von daher sollten wir sowas tun, allerdings nicht mit der Überschrift Stellungnahme der AG, um irgendein einzeln da anzugreifen. Aber vielleicht sollten wir das zum Anlass nehmen, diese Seite jetzt mal so rauszunehmen und anzufangen, diese Stichpunkte, diese Schlagworte oder dieses Handout meinetwegen auch als Wiki-Seite irgendwie so vorzubereiten, dass man sagen kann, wenn jetzt jemand zum Thema Wirtschaft, Geldordnung, Finanzpolitik, wie auch immer, in die Öffentlichkeit treten muss, dann kann er sich dort zumindest schon mal Schlagworte holen und auch ein bisschen Hintergrundwissen, ohne dass das jetzt ausufernd die gesamte Komplexität unseres Geldsystems widerspiegeln muss. Ja, das soll aber schnell gehen, sonst habe ich gar keine Leute in meinem Umkreis. Ja gut, dann mach das doch. Mitmachpartei. Hau die Sauterei, such dir Leute, AK, wie wollen wir es nennen, Handout, und dann kloppen wir was zusammen. Wir haben doch den AK-interne Bildung und die müssen doch dann sich nur zusammensetzen und wenn die das überhaupt noch wollen, also ich weiß es ja nicht, und dann das als Anlass nehmen und sagen, okay, wir wollen hier mal eine Wiki-Seite machen, wir müssen sie bloß anders benennen. Und vor allen Dingen würde ich sie ganz gerne aus den aufbereiteten Themen erstmal rausnehmen, vor allen Dingen diese Überschrift. Die Seite kann ja erstmal bleiben, ihr könnt ja daran arbeiten und später kann man sie dann ja nochmal unter einem anderen Namen einstellen. Piratus, kann ich mal eine Meinung von dir hören dazu? Na klar kannst du, wenn du willst. Ja, ich will. Ja, cool, wenn ich jetzt nichts mehr sagen würde. nein, also natürlich, alle sind herzlich eingeladen, beim AK interne Bildung mitzumachen. Aus der Erfahrung des Kompass-Artikels muss ich allerdings feststellen, dass viele Leute noch anderweitig beschäftigt sind und mit der Initiative Gemeinsames Wahlprogramm, das heißt im Moment, außer mir und Rolf, macht bei der AK internen Bildung gerade niemand irgendwas wirklich. Und das, natürlich können wir das hier nicht zu zweit alles stemmen. Also alles, was immer, das heißt immer in jeder Sitzung immer, ja, das macht der AK interne Bildung. Ohne Manpower können wir da gar nichts machen. Ein wesentliches Mitglied war doch die Lilly in der AK-Bildung. Hat denn irgendjemand noch ein Feedback in den letzten Tagen gehört? Können wir mit der nochmal rechnen, Piratus? Also ich habe mit ihr gechattet und wahrscheinlich ihr nicht. Na gut, aber wir haben ja auch in den letzten Wochen schon festgestellt, dass der Pavel sich da aktiv beteiligen will. Das sieht man ja auch an dieser Wiki-Seite, die er erstellt hat. Pavel, ich habe dir auch schon mehrfach gesagt, dass dann der Piratus oder der Rolf, da, aber in erster Linie der Piratus Ansprechpartner Nummer 1 ist. Und du solltest dich einfach mal mit ihm dann abstimmen und oder mit dem AK abstimmen. Bevor. Das sind wir ja schon. Ja, das habe ich auch gemacht, aber irgendwie klappt das nicht. Ja, das klappt schon. Ich habe deine Mail und dein alles erhalten, die halt nur noch kein Feedback geschickt. Ja, dann läuft das irgendwie. Okay, jetzt nochmal von mir. Also ich möchte gerne, dass wir diesen Link auf die Seite einmal runternehmen von den aufbereiteten Themen. Die Seite kann ja gerne erstmal logischerweise so bleiben und weiter bearbeitet werden, aber ihr solltet mal drüber nachdenken, ob solche Überschriften nicht irgendwann kontraproduktiv sein könnten. Hat jemand was dagegen, dass ich die Seite aus den aufbereiteten Themen rausnehme? Wie gesagt, die Wiki-Seite selbst bleibt, wird nicht gelöscht, kann ich gar nicht, geht gar nicht, aber ich würde ganz gerne den Link dort rausnehmen und dass ihr vielleicht intern, vielleicht sind ja noch andere da, die jetzt plötzlich sagen, oh ja, ich möchte da gerne mal mitarbeiten, und ihr könnt euch alle an den Piratus wenden dann, denn der ist Ansprechpartner. Der Form halber wiederhole ich nochmal meine Frage, jemand was dagegen, dass ich die Seite da jetzt rausnehme? Das ist nicht der Fall. Okay, kommen wir zu Top 5. Krähennest Podcast Feed, wer hat das eingestellt? Das war ich. Ja, ich habe jetzt mit dem Extra-Tobi gesprochen, ob wir die letzte Sendung dort hochladen können. Im ersten Link findet ihr diese Sendung dort. Ich muss gerade mal mir das Pad. Genau, der erste Link, das ist direkt der Mitschnitt der Sendung. Er bereitet die sogar ein bisschen auf, das heißt, so lange Tonaussetzer oder Ruhepausen werden rausgeschnitten und da wird noch eine Kompression draufgelegt, damit es ein bisschen besser klingt. Also ich finde das ganz cool gemacht. Das zweite, was wir jetzt sogar schon vorbereitet haben, ist unser eigener Feed-Link, ja, ein Podcast-Feed-Link. Das heißt, diesen Link kann man sich in seinen Podcast-Player reinpacken und dann kriegt man in Zukunft dort alle unsere Sendungen, die wir dort ablegen, da reingespielt. Und unten nochmal der allgemeine Link zum Krähennest-Feed-Link, damit man alle Krähennest-Sendungen bekommt. Ja. Also das heißt, wir könnten theoretisch jetzt wöchentlich oder auch alle anderen außergewöhnlichen Sendungen, die wir haben, über unseren eigenen Podcast-Feed-Link schicken. Ja, erstmal sehr positiv, aber ich war ja etwas zu spät gekommen, also keine Gelegenheit, einen der Tops heute hineinzustellen. Aber vielleicht bietet sich hier die Gelegenheit, hier eine Bemerkung zu machen, die ich mit einigen auch schon vorbesprochen habe. Es geht um die Länge. Ist die Länge unserer Plenumsmittwochssitzungen, die ja oftmals 4 Stunden und länger andauern. Ich halte das, um es deutlich zu sagen, für zu lange und wir sollten bestrebt sein, hier eine Verkürzung hinzubekommen. Gerade auch diese Krähennest-Podcasts, glaube ich nicht, dass das irgendjemand 4 Stunden sich anhört. Also wir wissen von unseren Podiumsdiskussionen, wie schwer es ist, dass jemand 2 Stunden anhört. Das heißt, die Gelegenheit, obwohl der Top jetzt nicht genau das trifft, was ich hier sage, doch mal zu überlegen, vielleicht werden wir es auch nächsten Mittwoch dann besprechen bei der nächsten Plenumssitzung, ob wir Verbesserungsvorschläge für den Ablauf der Plenumssitzung am Mittwoch hier diskutieren. Also ganz kurz als Einwand dazu, wir wollen, ja, haben jetzt uns überlegt, dass wir auch die Uhrzeiten dazu schreiben. Das heißt, ich liefere dort auch immer dann die Liste der Tops mit den entsprechenden Zeitmarkern ab und dann kann ja auch jeder in dieser selbst 4 Stunden langen Sitzung sich an die Stelle springen, die er für interessant hält. Das ist sehr gut, aber die Kritik geht insgesamt. Ich glaube, viele nehmen bei uns nicht mehr teil, weil sie, wie gesagt, 4 Stunden Aufwendung an einem Mittwoch einfach ihr Zeitbudget und sonstiges so übertrifft. Das heißt, ob wir das nicht doch etwas komprimieren können und auf die wesentlichen Tagesordnungspunkte, die einer Entscheidung anstehen, abhandeln und dann den Rest des Abends für eine weitergehende Diskussion nutzen. Also ich glaube, 4 Stunden für eine Plenumssitzung sind definitiv zu lang immer. Also wenn keiner sonst was sagt, dann ich bin der Meinung, dass wir das einfach so lassen sollten, wie es ist. Ich finde es sehr interessant, dass auch ein bisschen Diskussion stattfindet und dass wir nicht irgend so eine trockene Tagesordnungsliste abgehen und irgendwelche schnellen Abstimmungen, sondern dass wir auch ein bisschen diskutieren dabei. Dadurch entsteht auch immer wieder neues Wissen. Und wenn man das jetzt, also wenn man sich jetzt vorstellt, wir quetschen das alles zusammen und machen das in einer Stunde durch alles und das legen wir nur beim Krähennest hoch und unsere Diskussion danach bleibt außen vor, das finde ich schade. Also was ist denn so wichtig? Viele Tagesordnungspunkte wie heute bekommen gerade mal ein Plus oder von einer einzigen Person irgendwelche Punkte zugewiesen. Also ich stelle mir das anders vor. Wenn es wirklich wichtig ist, dann sollten hier die Top 5 vielleicht ausgewählt werden. Die anderen werden dann berücksichtigt, wenn sie halt eine groß genug Stimmenzahl bekommen. Oder wir legen ein Zeitkontingent vor, indem wir halt eine Tagesordnung abarbeiten. Der Rest wird dann verlegt gegebenenfalls. Ich halte nach wie vor es zu lang. Und diese Diskussionskultur, die du eben geschrieben hast, die kann auch in anderer Form geschehen bei diversen Treffen. Es ist definitiv eine Sitzung zu lang, die 4 Stunden geht. Und das streckt viele ab. Ich habe viele Gespräche darüber geführt, Piratos. Es ist einfach de facto so. Ja, da die Rednerliste nicht mehr geführt wird, interveniere ich jetzt mal kurz. Matthias, ich glaube, du merkst selbst, dass so ein Zwiegespräch dann eben einfach Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist dann eben einfach so. Ich denke, ich gebe dir recht, wir sollten zusehen, dass wir uns irgendwie straffen. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, ich habe nicht den Eindruck, dass wir besonders abschweifend diskutieren. Und die Redebeiträge, die eben gewünscht werden von den Leuten, die sich da einbringen wollen, die müssen dann eben auch einfach zur Kenntnis genommen werden. Und das finde ich auch richtig. Zu deinem Problem mit der langen Zeit. Wir stimmen ja nicht umsonst am Anfang ab, welche Themen uns wichtig sind und welche nicht wichtig sind. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass die wichtigen Themen innerhalb der ersten Stunde, anderthalb Stunden abgehandelt sein werden und die ganzen plus eins oder plus zwei Themen, die kommen dann eben später und dann kann man ja durchaus abschalten. Ich finde die Idee gar nicht schlecht, jetzt immer die Zeiten anzugeben, sodass man dann eben einfach per Topic sich da weiter durchschalten kann. Das verkürzt die Sache auch. Ich persönlich habe den letzten Podcast gehört, weil ich letzten Mittwoch nicht dabei sein konnte und ich fand, das war eine super Sache, weil man ja aus dem Gesprächsverlauf auch selbst merkt, wo man vielleicht mal ein bisschen vorspulen kann. Und insofern, glaube ich, können wir damit ein großes Publikum erreichen, die dann nicht notwendigerweise sich die 3 Stunden am Mittwochabend geben müssen. Also ja, lass uns probieren, das zu straffen, aber B, wir sollten uns auch einfach die Freiheit nehmen, Themen, die diskussionswürdig sind, zu diskutieren. Ist das Wortmeldepad noch offen? Du bist dran, ja. Ja, gut. Danke, Matthias, dass du diesen Punkt von mir aufgenommen hast. Die Diskussionen, die sind sehr, sehr wichtig, aber die Diskussionen, inhaltliche Diskussionen, Rudi hat es heute schon etwas straffer gehalten, was ich gut fand, zum Beispiel, Aber generell eine Sitzung über 4 Stunden, das ist eine wahnsinnige Barriere für sehr viele Leute, die 8 Stunden beim Arbeiten sind und 20 Uhr sind sie hier anwesend und um 23 Uhr wird noch was abgestimmt. Das kann es in dem Moment überhaupt nicht sein. Eine Sitzung sollte theoretisch 1 Stunde gehen. Nach dieser Stunde werden diese Dinge behandelt, besprochen, was in der Sitzung nicht besprochen werden muss, weil man zu diesem Punkt noch viel diskutieren will und muss und ein Kamingespräch führen und so weiter und so fort. 2-3 Mal auf Wiedervorlage. Diese Diskussionen haben in der Sitzung selber nichts zu suchen. Und es ist eine gute Idee, also nichts zu suchen, 5 Minuten, 10 Minuten Aussprache zu diesem Thema, oder man geht her und sagt, ja, wenn die ersten 3 Punkte oder 4 Punkte, wo in der Tagesordnung mit +1 versehen werden, die werden behandelt, die anderen sind nicht so wichtig, aber es muss unbedingt die Länge der Sitzung deutlich kürzer sein. Auch wie zum Beispiel gestern, das war viel zu lange, was ich an Mails bekommen habe, Rufe. Das ist alles, also ein Feedback. Das ist zu lange. Das ist einfach zu lange. Gerardus? Ja, also nachdem jetzt mein Thema so ein bisschen gekapert worden ist und so eine Metadiskussion aufgemacht wird, will ich dazu noch kurz sagen, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, den Leuten was beizubringen und Wissen zu vermitteln. Durch die Aufzeichnung kann sich das jeder in einen Happen packen, der ihm verträglich ist, aber er hat die Möglichkeit, er kann es auch lassen. Aber dadurch, dass wir es jetzt vielleicht wirklich regelmäßig aufzeichnen und im Krähennest veröffentlichen, geben wir den Leuten genau die Chance, Wissen zu sammeln. Und warum sollten wir das jetzt aus formalen Gründen, weil es zu lang ist, raushalten? Die Leute, die diskutieren wollen, würden danach zwar auch diskutieren, aber das geht nicht nach außen und das finde ich schade. So, und zurück zu meinem Thema. Was ich dann noch vorschlagen würde, wenn wir das regelmäßig machen, dann können wir diesen Podcast auch so richtig verbreiten, das heißt auch bei iTunes anmelden, dass die Leute das darüber auch finden. Ja, und dann ist die Frage, ob das gewünscht ist. Ja, ich greife mal kurz das Wort. Also ich, wie gesagt, ich finde das super, was du gemacht hast. Wir könnten uns vielleicht, da wir jetzt sowieso dazu übergehen, die Zeiten immer an die Tops ranzuschreiben, vielleicht so als Guideline geben, dass wir ein Thema maximal 15 Minuten behandeln oder 10 Minuten oder was auch immer. Das muss kein hartes Kriterium sein, aber ich glaube, wenn man sich mal so eine Regel gegeben hat, dann sorgt das für eine gewisse Selbstdisziplinierung. Von daher würde ich einfach vorschlagen, machen wir das und zur Strukturierung unserer zukünftigen Podcasts nehmen wir uns vor, immer nur 15 Minuten maximal zu einem Thema zu sprechen. Matthias? Ja, danke. Ich wollte es nicht kapern. Wie gesagt, kam zu spät, konnte den Top nicht reinbringen. Ich tue hier auch als Koordinator wirken und ich habe, wie gesagt, viele Gespräche geführt. Ich rede hier nicht für mich alleine, sondern einige Personen. Und wir werden das wahrscheinlich nächstes Mal dann, oder werde ich das mit diesen anderen AG-Mitgliedern als Tagesordnungspunkt einbringen. Ich glaube, die Diskussion jetzt hier zu beenden ist sinnvoll, aber das Thema kommt dann auf nächstes Mal auf den Tisch. Stimmt, oder? Ein Punkt wäre dann noch, dass wenn eine Sitzung 2 Stunden dauert, dass man nach diesen 2 Stunden eigentlich nichts mehr abstimmt oder in diese Richtung geht, weil die Leute, wie soll ich sagen, schon gar nicht mehr aufnahmefähig sind. Ja, das wäre auch so ein Punkt. Und die Idee von Piratus, dass man das dann kennzeichnet mit Uhrzeit und so weiter, ob die jetzt 1 Stunde geht oder 2 Stunden oder dann nachher eine nachgelagerte Diskussion von 2 Stunden erfolgt, weil die Diskussion ist ja wichtig, dass man dieses dann mit Uhrzeit versieht, ist ganz gut, unbedingt machen. Aber nach 22 Uhr kein Meinungsbild mehr, keine Abstimmung mehr, das ist nicht barrierefrei. Okay, gibt es noch Wortmeldungen zu dem Tagesordnungspunkt? Wir haben ja noch ein paar. Gut, kommen wir zu Top 6. Antragskommission, von wem kam das? Das kam von mir. Stopp, ganz kurz noch. Also sind wir uns jetzt damit einig, dass wir regelmäßig die Sitzungen über diesen Podcast schicken? Weil dann können wir nämlich den Link auch auf der Web-Wiki-Seite einbauen. Macht wohl Sinn. Hätte ich gerne eine Wiki-Abstimmung. Piratos, formulierst du mal die Abstimmung? Wenn ich jetzt gerade richtig verstanden habe, will er eine Wiki-Abstimmung? Nee, hier eine Abstimmung. Das hat ja nichts mit inhaltlichen Sachen zu tun. Ja, okay. habe auf 122 was reingekommen. Ja, wer macht denn das mit dem Podcast? Machst du das dann, Piratus? Also ich stelle ja den Link der Aufnahme immer auf die Mailingliste. Leitest du das dann weiter oder wie läuft das? Ich schicke dir dann einen Link, wo du es hochladen kannst. Das ist ja interessant, dass hier mal so nebenbei Arbeit für mich erteilt wird. Naja, wenn du mir die Aufzeichnung dann schickst oder irgendwie du sie hochlädst, kann ich sie dann auch nochmal hochladen. Also ich lade sie natürlich erst runter und dann lade ich sie hoch. Also deshalb wäre es vielleicht geschickt, wenn du es direkt machst. Also du musst es dann eigentlich auch nicht mehr irgendwo anders hochladen. Du lädst es da hoch und der extra Tobi verarbeitet das dann oder bearbeitet es dann und dann verschickt er den Link meistens über Twitter. Wir werden darüber dann nochmal in einem Skype-Gespräch oder so, dass du mir das mal erklärst, was ich da machen soll, und dann passt das schon. Pirat, solange das noch die Abstimmung läuft, macht er das mit einer Software oder wie nimmt er die Leerzeit raus? Da bin ich jetzt überfragt. Er hat es mir halt nur gesagt, dass er es tut und wie gesagt, dass er eine Kompression drauflegt, damit es ein bisschen besser klingt. Ich kann ihn aber fragen. Okay, Abstimmung läuft noch. Wo läuft die Abstimmung? 122. 222. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wir wollen einen Podcast. Jetzt darunter sind noch ein paar Abstimmungen, das wollt ihr jetzt eigentlich wirklich, oder? Ich bin auch dagegen, dass wir unten jetzt abstimmen, aus dem einfachen Grund, ich halte zum Beispiel 126 für einen ziemlichen Quatsch. Abstimmungen kommen fast bei jedem Top vor. Wie sollen wir die vorziehen? Also ich würde sagen, wir heben uns das für diese grundsätzliche Debatte über die Plenumssitzung auf, wenn das Tagesordnungspunkt wird, dass wir das dann besprechen, dass wir es jetzt dabei belassen bei dieser einzelnen Abstimmung. Das ist von Stimmbürger, du schreibst das, glaube ich, gerade, oder? Nee, ich habe das reingeschrieben. Okay, also ich habe jetzt nächste Woche drüber geschrieben, nächste Woche zur Diskussion und dann können wir uns ja über diese Themen unterhalten. Gleich rein ins Pad von nächste Woche. Ja, ich mache das schon. Sorry. Gut, Top 6. Genau, Antragskommission. Also, es hieß, wir müssen die ganzen Wahlanträge bis zum 11.04. 23.59 Uhr eingereicht haben. Allerdings werden nur die berücksichtigt, die mindestens von 5 Piraten unterstützt werden. Ich wollte in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass wir ja schon vor Monaten nunmehr ein paar Anträge hier auch in der AG hatten, die wir als AG unterstützen wollten. Und auch haben. Und es wäre jetzt also die Gelegenheit, die wieder mal hochzuheben. Und ich würde alle auffordern, die sich damals für den Antrag ausgesprochen haben, auch jetzt sich wieder erneut auszusprechen, damit wir die eben einbringen können. Insbesondere ist natürlich der Antrag zur Bruttogeldvermögenssteuer besonders wichtig. Da habe ich den Link da unten auch gesetzt. Und ich fände es einfach schön, wenn wir unsere AG-Anträge dort also als AG auch einbringen würden, damit die nicht untergehen. Plus eins. Vorschlag von mir, Patrick, schreib eine Mail auf die Mailingliste, lad dazu ein und erklär, was du willst und damit sich so viel wie möglich beteiligen. Yes. Gibt's Fragen dazu? Ja, warum so kompliziert? Also wir haben ja damals diese Anträge in der AG sozusagen schon positiv abgestimmt und jetzt geht's doch eigentlich nur darum, 5, integere Personen zu finden, die ihre ID zur Verfügung stellen, und dann muss ich jemanden finden, der das im Wiki einträgt. Das ist eigentlich alles. Also wozu jetzt wieder irgendwie eine Mailingliste und Pipapo? Naja, weil 30 Unterstützer vielleicht interessanter sind als 5 Unterstützer. Ach so, man kann auch mehr Unterstützer eintragen, ist das richtig? Ja, es müssen mindestens 5 sein, damit es überhaupt berücksichtigt wird. Aber ich denke, je mehr sich für unsere gemeinsamen Anträge aussprechen, desto höhere Durchschlagskraft haben sie vielleicht. Okay, noch ein Hinweis, Patrick, oben über den Antragstitel kann man theoretisch reinschreiben, dass es von der AG so und so kommt oder in die Begründung rein, also oder in die Antragsformel, das geht alles, aber der Punkt ist der, es müssen 5 Piraten sein und die Piraten, wenn sie jetzt auf diesen Antrag für Neumarkt klicken, PA 117, im Wiki angemeldet sein, dann oben auf Bearbeiten gehen, dann können Sie selber Ihre ID eintragen oder dann, wie im Patch steht, an die Antragskommission senden, wenn man die ID nicht eintragen will oder die E-Mail-Adresse. Und es möchte halt nicht jeder namentlich für einen Antrag eingetragen sein, zumal die Antragsteller dann theoretisch von der Versammlungsleitung in Neumarkt dann aufgefordert sind, auch ihren Antrag, wenn sie ihn schon mitstellen, wenn jetzt der Antragsteller Patrick nicht da ist, auch diesen vorstellen. Ja, kannst du das vielleicht gerade als deine Anmerkung ins Patch schreiben, damit das für die Nachwelt erhalten bleibt? Ja. Danke. Hatten wir noch andere AG-Anträge jetzt außer den 123er und die Bruttogeldvermögensteuer? Ja, ich hatte unten noch, ist dieser Basisantrag, könnt ihr auch mal draufklicken, würde mich mal ein Meinungsbild interessieren. Also der ist sehr kurz, könnt ihr vielleicht mal kurz lesen, den würde ich auch gerne noch mit reinbringen. Vielleicht kann man den in dem Gesamtpaket mitschnüren. Ist das eine Anlehnung an das, was der Johannes das letzte Mal sagte? In gewisser Weise ja, aber der ist schon, wie man an der PAD-Nummer 40 erkennt, uralt. Also der kommt aus dem April letzten Jahres. Also der Grundgedanke war eh schon mal da sozusagen und das könnte so in die Richtung gehen, was Johannes meinte. Okay, also wir brauchen das Thema ja nicht endlos auszuwalzen. Ich wollte nur die AG darauf hinweisen, dass diese Frist besteht, dass wir als AG, dass wir unsere AG als große AG auch da nutzen sollten, um Anträge einzubringen und dass die AG-Mitglieder sich bitte aufgerufen fühlen, dann die entsprechend bei Gefallen auch zu unterstützen. Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit für uns, unsere Themen, die, glaube ich, im nächsten Wahlkampf doch sehr relevant werden, insbesondere nach Zypern jetzt, ja, einfach zu promoten. Okay, gibt es noch Fragen zu dem Top? Gibt es nicht. Kommen wir zu Top 7. Wer hat das eingestellt? Rudi, ich wollte gerade noch mal ein bisschen Feedback kriegen, ob das irgendwie Zustimmung findet. Es sind auch ein paar Leute im Pad gerade drin am Lesen. Vielleicht kann man die Minute noch geben. Genau. Ich gehe da mal, um mir was zu trinken und dann lest ihr mal. Kann noch mal jemand erklären zwischendurch, wie ich mich jetzt in der Antragsfabrik dort als Mitzeichner eintragen kann? Zeile 253. Ich bin auf dem Antrag, habe mich im Wiki angemeldet und frage mich jetzt, wie ich da als Antragsteller mich eintragen kann. Bearbeiten, oben, ganz oben. Okay. Dann gibt es Autor, ist der Patrick drin und mehr steht da nicht. Ich möchte da auch nochmal darauf hinweisen, das ist hier von einer alten Seite, die ich einfach nur verlinkt habe. Das war zum letzten Bundesparteitag. Also man müsste wahrscheinlich man müsste den jetzt nehmen, kopieren, eventuell erweitern, ein bisschen unterfüttern und dann nochmal neu einstellen. Aber einfach nur als Erinnerungsstütze, was wir damals einfach abgesprochen hatten, ja, wollte ich den nochmal publizieren. Na gut, dass du es erzählt hast. Ich hätte es ja nicht gemerkt, dass ich mich gerade in der Vergangenheit eintrage wollte als Unterstützer. Genau, dann stimmt meine Anweisung natürlich nicht. Dann stimmt meine Anweisung natürlich nicht, was ich jetzt gerade geschrieben habe. Und dann ist ja so, es ist jetzt nur noch so möglich, theoretisch du müsstest diesen Antrag reinstellen. Zuerst als Lernnummer sozusagen, wenn das geht, das müsstest du ausprobieren. Und wenn du den Antrag anlegen kannst, dann funktioniert das so, wie ich geschrieben habe. Wenn das nicht geht, dass die Antragskommission erst einen Antrag zulässt, wenn die IDs da sind, müsstest du theoretisch die IDs schicken an die Antragskommission zu diesem Antrag so und so. Aber dann empfiehlt sich am Dienstag um 20 Uhr in die Sprechstunde zu gehen von der Silvi oder von der Niki um 20 Uhr. Ist das eine einmalige Sache mit dem Dienstag oder ist es jeden Dienstag? Jeden Dienstag und dann noch einmal Donnerstag. Moment, ich such's mal raus. Ich könnte mir vorstellen, dass aus der Diskussion in den nächsten Wochen rauskommen werden, wenn wir die möglichen Systemreformvorschläge diskutieren werden. Weiß denn schon jemand, dass er da nächsten Dienstag vielleicht hingehen kann, will? Weil dann könnten wir nächsten Mittwoch das einfach in der Gruppe publizieren, wie das läuft. Wir brauchen nicht alle hinzugehen. Das wäre die Idee, ja. Link kommt gleich. Stimmbürger, gehst du da hin, oder? Nee. Geht irgendwer hin? Okay. Der Antragsteller macht das eigentlich immer. Nee, ich meinte zur Sprechstunde. Ich habe das jetzt so verstanden, dass das so eine Art FAQ-Veranstaltung ist, wo jeder einfach hingehen kann, der Fragen hat, wie er mit den Anträgen umgehen muss, oder ist es was anderes? Weil ich nicht genau weiß, wie es die Antragskommission will, weil wir viel schneller waren. Also wir waren schneller wie die Antragskommission, und ich meine, die Antragskommission lässt jetzt nur noch einen Antrag zu, wenn er diese 5 Mitantragsteller hat. Zeile 255 ist dann der Link. Und ja, ansonsten über Twitter, Niki, anfragen, oder du kriegst noch ein Pad von mir. Da kannst du die Frage auch reinstellen. Dann geht's nebenher. Oder hättest du der Twitter-Link wollen? Nee, Pad ist besser. Also ich glaube, dass diese Treffen dort an dem Dienstag eher dafür sind, dass Leute, die Probleme mit ihren Anträgen haben, fragen können, wie es besser geht. Also man muss schon wie beim Arzt ein Problem haben. Natürlich, wenn du eine Frage stellen willst, kannst du da das tun. Aber dafür ist es, glaube ich, eigentlich nicht so gedacht. Da kannst du alles fragen. Da kannst du dann fragen nach der, wie heißt es, nach der Eingangsformel. Wie musst du die Module kennzeichnen, dass es formal nicht ungenügend ist? Oder musst du dann nachfragen, welche Süßigkeiten du mitbringen möchtest, wenn du eine offene Fragestellung in die Antragsformel reinstellst. Okay, pass mal auf. Ich werde mal sehen, ob ich nächsten Dienstag die Zeit finde, dann dorthin zu gehen. Wenn das der Fall ist, dann werde ich euch am Mittwoch informieren, was dort gesagt worden ist. Und dann wissen wir mehr. Oder ansonsten schreibst du ins Pad rein. Zeile 256 ist der Link. Okay. Patrick, es gibt ja noch diesen WP003, glaube ich, von dem Markus Hoffmann, den er jetzt nochmal überarbeiten will in Richtung monetative Vollgeldreform. Kannst du dich da vielleicht auch noch mit drum kümmern, dass der Text so wird, dass ihn möglichst viele Leute unterzeichnen würden? Ja, ich wollte ihn mir sowieso schon nochmal anschauen, aber ich probier's. Ich bin da säumig, weiß ich. Ja, weil er hat jetzt nochmal nachgefragt, ob wir uns morgen oder Freitagabend oder wie auch immer treffen wollen. Ich kann dir die Mail ja mal weiterleiten. Also ich kann halt nicht, ich arbeite morgen, bin dann bis nachts im Zug, und Freitag habe ich auch schon wieder wenig Zeit. Also ich würde es ja gern machen, aber es ist ja eigentlich nicht so schwer. Man muss wirklich nur von der monetatives Initiativerklärung ein paar Sätze mit reinnehmen, also auch nicht zu tief gehen, und dann passt das Ding eigentlich. Ja, schick mir mal die Mail zu. So, sind wir durch? Ja, ich habe kein Feedback gekriegt, aber ist okay, mach weiter, Rudi. Lesen alle noch wahrscheinlich. Ja, ich weiß es ja nicht. Ich hätte noch kurz Feedback. Ja. Ich hätte noch kurz Feedback. Das ist im Prinzip ja auch genau das, hier eine konkrete Formulierung auch vorzubringen, die man zur Abstimmung stellen kann, das am Dienstag zu machen. In der Diskussion. Ja, okay. Also kommenden Dienstag. Ja, genau, kommenden Dienstag, wo wir einfach die Nachbesprechung oder die nächste Besprechung der Euro-Krise und der Lösungsvorschläge stattfindet. Und wenn du da nicht weiterkommst, Cosmic, könnte ich dir den Chip geben, formulier das fertig und schreibst oder informier dann die Leute, hier auch immer, Mailingliste oder hier im Mumble, dass du das als Antrag eintragen willst, und du bittest um Unterstützung. Jo. Gut, Top 7 Gelddefinition, wer hat das eingestellt? Immer derselbe. dazu nur ein ganz kurzer Hinweis. Das müssen wir auch heute nicht in epischer Breite diskutieren. Nur es ist heute auf der Mailingliste gesagt worden, viele Diskussionen, die wir führen, liegen vielleicht auch einfach in Missverständnissen, weil der Begriff Geld und Geldvermögen und was weiß ich eben unterschiedlich verstanden werden. Wir hatten zwar schon mal ein Grillfest veranstaltet vor einiger Zeit, genau zu dem Thema, was ist Geld? Aber irgendwie scheint es da doch keinen abschließenden Konsens gegeben zu haben. Mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir bestimmte Begriffe irgendwie mal formulieren, das muss nicht heute sein, die jetzt nicht im Widerspruch zu gängigen Definitionen sind, aber uns vielleicht in der AG einfach helfen, präziser zu kommunizieren. Also ich hatte kurz eben aufgeführt, die Definition von Geldvermögen, wie sie die Bundesbank verwendet, und dass wir diese eben einfach aufteilen in Zahlungsmittel, was im Wesentlichen M1 ist, und dass wir für alles andere das Wort Finanzanlagen verwenden. Und wenn wir Geld meinen, eben Geld wirklich nur noch in dem Kontext verwenden, dass wir meinen, also alles, also jegliche jegliche Forderung auf Geld, insbesondere auch unter Einbeziehung des Zentralbankgeldes, sodass man dann eben wirklich sagt, wenn ich Geld meine, meine ich den ganz allumfassenden Begriff. Ansonsten rede ich von Geldvermögen, und wenn ich halt wirklich das meine, womit ich in der Kneipe bezahle, dann sollten wir von Zahlungsmitteln reden. Ich glaube, das könnte einer fruchtbaren Diskussion förderlich sein. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ja, ich finde die Idee gut. Komm, machen. Jo. Silber, ja. Üblicherweise unterscheidet man bei Geld ein Umlaufgeld und ein Bestandsgeld. Wobei das Zahlungsmittel das Umlaufgeld ist. Das ist also Bargeld oder Realgeld. Alles andere ist Bestandsgeld. Das ist so eine übliche Definition. Vielleicht wäre das etwas besser. Ja, da hier noch keiner sich zu Wort gemeldet hat. Ich habe auch mal was reingeschrieben. Also ich bin ja der Meinung, dass Geld ein Rechtsverhältnis ist. Also Forderung, Verbindlichkeit. Plus eins, das ist ja, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Und dann fasst du nämlich auch sämtliche Derivate und alles mit, fangst du mit ein. Ja, deshalb ja auch Geld als den umfassendsten Begriff. Und ich möchte ja explizit auch auf diesen Konsens dieses Gesprächs, das wir hatten, dieses Grillfestes eben eingehen, dass wir sagen, Geld ist eben jegliche Forderung auf Geld. Oder in Arnes äußerster Kurzform, Geld ist ein Anspruch auf Geld. Wie auch immer, dass man aber sich immer darüber klar macht, dass wir eben nicht nur M1 meinen oder nicht nur das Zentralbankgeld oder nicht nur was auch immer, sondern dass wir eben wirklich jetzt einfach mal Worte verwenden, alle gemeinsam, wo wir sagen, wenn ich jetzt eben sagen will, Zeug, mit dem ich bezahlen kann, dann bezeichne ich das als Zahlungsmittel. Wenn ich eben sage, ich meine jetzt explizit nur das Geldvermögen, wie es die Bundesbank eben versteht, dann verwenden wir eben das Wort Finanzanlagen beziehungsweise in Übereinstimmung mit der Bundesbank Zahlungsmittel und Finanzanlagen sind dann eben Geldvermögen. Und wenn ich halt wirklich Geld verwende als Begriff, meine ich eben diese ganz allgemeine Definition, dass eine Forderung auf Geld Geld ist. Das wäre günstig. Und wenn wir uns auf sowas einigen könnten, dann könnte man vielleicht sowas auch als Mehrheitsmeinung einfach mal abstimmen und dann hinstellen. Und dann kann man bei Unklarheiten einfach darauf verweisen und gut ist. Das muss auch nicht wesentlich länger sein als die paar Zeilen, die ich hier eingestellt habe. Und dann gar nicht. Ja, eigentlich zu. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, der heutige umfassendste Geldbegriff ist Finanzinstrumente. Das ist das, was praktisch in diesen internationalen Bemühungen zur Harmonisierung und so weiter gemacht wird. Und da ist dieser Begriff Finanzinstrumente, das ist das Financial Instruments, das ist der umfassendste Geldbegriff. Da habe ich mich nochmal zu Wort gemeldet. Ich habe es ja nicht ohne Grund reingeschrieben, gerade in 298. Denn wenn wir das auch mal irgendwann auf einer Wiki-Seite so stehen haben, dass wir Geld verstehen, dann erklären sich natürlich auch viele Sachen, die wir im Wiki stehen haben, zum Beispiel Geldschöpfung und so weiter und so fort. Axel? Finanzinstrumente ist wieder ein Begriff aus der Finanzwirtschaft. Die Finanzwirtschaft, die Stück für Stück sämtliche Begriffe der Realwirtschaft verbiegt und übernimmt, investieren, Produkte werden dort hergestellt, ja, Innovationen finden statt, Finanzinstrumente. Also wer sich in diese Ebene hineinbegibt, wo die ganze Finanzwirtschaft nicht nur Millionen, sondern Milliarden aufwendet, um das medial in die Köpfe zu pusten, da sage ich, der hat schon verloren. Ganz einfach. Finanzinstrumente sind jetzt Geld. Das finde ich ganz klasse. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Finanzinstrument ist. Macht das Musik? In die Richtung wollte ich eigentlich auch. Statt Zahlungsmittel könnte man dann auch einfach vielleicht Kröten sagen und es runterbrechen. Weil die Kröten, das ist ja quasi das Umlaufgeld, das ja, wandert so hin und her. Okay, gibt es noch Wortmeldungen dazu? Also grundsätzlich ist jetzt Tenor, dass wir Begriffsdefinitionen vernünftig aufstellen, damit wir dann auch wissen, worüber wir reden, wenn wir diskutieren. Habe ich das richtig verstanden, Patrick? Genau, das ist das Ziel der Übung. Ob die dann Kröten, Finanzinstrumente oder Zahlungsmittel heißen, ist, glaube ich, nebensächlich. Wichtig ist, dass wir eine klare Sprache finden, damit wir nicht ständig über dasselbe reden. Gut, wenn es dann noch irgendwo Fragen gibt, dann bitte jetzt. Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zu Top 8. Oh, Patrick hat einen Antrag eingestellt. Genau, und zwar im Zuge der Zypern-Frage ist geäußert worden, dass doch die gewählten Sprecher sich denn dann auch mal also ihrer Funktion nachkommen und sprechen. Jetzt war die Frage, wer spricht wann, wie und wo. Ich denke, Sprecher sind gewählt worden, damit sie mit einem gewissen Freiheitsgrad eben einfach sich öffentlich äußern. Die Frage wäre jetzt, ob wir das notwendigerweise immer in Form einer Pressemitteilung, also die erste Frage wäre, stimmen wir alle darüber überein, dass mit dieser Funktion einhergeht, dass wir nicht immer Rücksprache halten müssen, sondern eben einfach auch mal Sachen äußern? Art 1, Art 2, muss das immer in Form einer Pressemeldung irgendwie passieren? Oder mein Vorschlag wäre, schreiben halt unsere Meinung einfach auf den Blog und nehmen Kontakt zur Presse auf und verweisen eben darauf. Da kann dann die Presse mitmachen, was sie will, ignorieren oder auch nicht. Aber zumindest wäre es dokumentiert und unser Blog würde auch mit Meinungen gefüllt werden. Ja, da kann ich noch kurz was zu sagen. Und zwar, grundsätzlich stimme ich dir zu, dass also die Sprecher sind eben dazu gewählt worden zu sprechen und nicht darauf zu warten, dass man ihnen sagt, dass sie sprechen sollen. Ich kann mich erinnern, dass vor kurzem, letzte Woche war es, die Diskussion auf den verschiedenen Medienlisten, AG Europa, Wirtschaft und auch bei uns, ging zum Beispiel um das Thema Zypern, aber auch um das Thema Ungarn. Und hat dann zum Beispiel die AG Europa gemacht, was ich sehr gut fand. Die haben halt einfach Kontakt zur SG Presse aufgenommen und haben gesagt, hier, unser Sprecher der AG Europa gibt dieses Statement dazu ab und macht was draus. Das könnte man natürlich auch machen. Matthias? Also ich glaube, bei der AG Europa ist sowohl für Ungarn als auch für Zypern nichts rausgekommen, Rudi. Naja, aber es sind auf jeden Fall Pads erstellt worden. Ob das nun nachher eine Pressemitteilung wird, ist eine andere Geschichte. Du hast einen interessanten Punkt angerührt, den Kontakt zur SG Presse. Der Bundesvorstand hat eine SG Presse, das ist eine Servicegruppe des Bundesvorstands. Der Bundesvorstand akzeptiert die Bundes-AGs nicht als Organe in der Partei und das Verhältnis ist gelinde gesagt in der Vergangenheit sehr indifferent gewesen. Man hat es eigentlich kaum berücksichtigt. Es gab zwar immer wieder einzelne Personen in der SG-Presse, wie die Martina, die das versucht haben zu forcieren, dass also eine Bundes-AG Zugang zur SG-Presse bekommt, aber im Großen und Ganzen ist die SG-Presse hat eine andere Funktion, sie ist ein Dienstleister für den Bundesvorstand. Deswegen gibt es in der KOKO seit zwei Wochen oder drei die Bemühungen, dass man für die gesamten Bundes-AGs ein sogenanntes ein Portal aufbaut, angesiedelt bei der AG Öffentlichkeitsarbeit, wo die Inhalte, die Arbeitsergebnisse der Bundes-AGs, die dort gesammelt werden und dort automatisiert in das Portal gebracht werden. Das sind dann halt Softwaren zu schreiben. Da haben sich einige bereit erklärt, wie der Thomas Schreiner, Thomas oder Bernd TH. Es hat noch keine konstituierende Sitzung stattgefunden. Ich führe im Augenblick Gespräche mit den Koordinatoren wichtiger anderer Bundes-AGs, AG Europa, vorhin war ich gerade oben mit AG Außenpolitik. Es stößt auf sehr viel Wohlwollen. Alle scheinen da an einem Strang ziehen zu wollen. Und es wird relativ zeitnah jetzt eine konstituierende Sitzung stattfinden, wo wir dieses Projekt aus der Taufe heben. Das erstmal dazu. Ich glaube, dass die Bundes-AGs da ihren eigenen Weg beschreiten müssen und nicht mehr auf den Bundesvorstand und die SG-Presse hoffen dürfen. Das Zweite, was Patrick gemeint hat, da siehst du ja eine Anmerkung von Hetty. Da müssen wir schon nochmal drüber sprechen, wie wir nach außen dann sprechen dürfen oder was wir da verlautbaren können und was nicht. Also da sollten wir schon nochmal eine kleine Diskussion drüber hier führen. Und ob da wirklich alle Einzelmeinungen von uns dann hier akzeptiert werden, ich weiß noch nicht ganz, wie wir uns da verhalten dürfen, sollen. Noch etwas von mir. Ich habe gestern vor der Sitzung der Euro-Krise noch Gelegenheit gehabt, mit dem Wirtschaftsblogger Dirk Elsner zu sprechen. Er ist sehr daran interessiert, für eine Zusammenarbeit. Er hat uns eingeräumt, einen Gastartikel in dem Blicklog zu veröffentlichen. Wir können auch die 8 Fragen der Schüler, die schon über die Mailingliste gejagt haben, auch beantworten und die werden auch veröffentlicht. Er wird mit 2 weiteren Bloggern gerne zu uns in die Mumble kommen und wir haben eine Einladung zu einem Hangout, Google Hangout Video, wo wir auch teilnehmen können. Also das war gestern sehr, sehr vielversprechend. Aber eins ist da klar geworden, in eine Mindmap oder so integriert werden, das ist schwierig. Wir sind eine für die Außenwelt doch eine politische, also es wirkt wie ein politischer AG, AG Geldordnung und Finanzpolitik. Und nur wenn wir praktisch ein neutraler Think Tank werden, könnten wir dort integriert werden. Aber das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Kapseln wir uns ab. Wieso wird das eigentlich immer so spät hier erst jetzt verbreitet? Letztes Mal vielleicht ein bisschen eher raus damit und ja, so interessante Meldungen finde ich, ja. Nicht so spät am Abend. Ich bin zu spät gekommen, habe keinen TO-Punkt platzieren können. Ja, je später der Abend, umso interessanter die Beiträge. Das spricht dann wieder gegen deinen Antrag von vorhin, Matthias. Gut, ja, was machen wir nun? Was sollen die Sprecher tun? Ich finde den Einwand von Hetty ganz interessant. Inwieweit geben wir den Sprechern die Freiheit, alleine was zu tun? Oder sollte das eher mindestens im Koordinatorenteam abgestimmt sein? Oder sollte das immer durch unsere Sitzung gehen? Was stellt ihr euch so vor? Ich würde da ganz gerne mal Meinungen hören. Um Hettys Frage zu beantworten, nein, ich meine nicht die Koordinatoren. Wir haben in der AG Sprecher gewählt, also Leute, die im Namen der AG sprechen sollen. Die Frage, die etwas ungeklärt bringt in diesem Zusammenhang, was sollen sie denn sprechen? Sollen sie jetzt nur Sprachrohr nach innen in die Partei sein oder auch nach außen? Und wenn ja, unter welchen Umständen und in welchem Umfang und wie? Ich finde es wichtig, dass wir das klären. Mein Eindruck war eben, dass das aus einer Situation heraus entstanden ist, dass wir gesagt haben, die Piraten müssen sich auch mal zu irgendwas äußern, denn es gibt wichtige Fragen, die in der täglichen Debatte aufkommen, zu denen die Piraten nie Stellung nehmen, und es sollte irgendeine Möglichkeit geben, dass man zumindest als AG mal sich äußern kann, und zwar kurzfristig. Das war so mein Verständnis des ganzen Hintergrundes, aber vielleicht sind da auch andere Meinungen vorhanden. Und ich wollte heute einfach nur noch mal sozusagen eine Art Guideline für uns drei Sprecher haben, was sollen wir wann wie tun, damit sich da keiner auf den Schlips getreten fühlt. Ist jemand auf der Liste? Nee, frei. Super, dann also mein Feedback dazu, im Prinzip müsst ihr relativ frei sprechen können, also solltet ihr im Prinzip machen, was ihr wollt, aber ihr solltet euch im Prinzip auch bewusst sein, dass ihr für die ganze AG sprecht. Ich gehe davon aus, dass die Sprecher hier ein Gefühl dafür haben, wie sie sich hier so reinfühlen und wie die Stimmung und die Meinungen hier sind und keine eigenen Positionen dann kundtun, die sie wohl denken können, dass sie nicht abgedeckt werden. Ansonsten kriegen sie halt einen Shitstorm und werden wieder abgewählt. Ansonsten hätte ich jetzt noch einen Vorschlag, dass man diesen Tagesordnungspunkt nächste Woche nochmal kurz draufsetzt, dann auf der Mailingliste nochmal diskutiert, in Feedback einholt und dass man so in diese Richtung, wie Piratus gemeint hat, dann vielleicht gehen könnte von meiner Seite aus. Keine Wortmeldung mehr dafür? Ja, also ich frage mich immer noch, wann die konkreten Anlässe eigentlich sind. Wischer hat ja im Chat ganz gut gesagt, auf dem Blog kann jeder eine Meinung bringen und nach Abstimmung mit dem Redaktionsteam wird es dann auch veröffentlicht. Wo sind denn eigentlich die konkreten Anlässe, wo die Sprecher etwas zu tun haben, Patrick? Ja, das ist ja genau meine Frage. Also ich sehe es so, wenn zum Beispiel rauskommt, die Guthaben der normalen Menschen in Zypern sollen gekürzt werden oder, keine Ahnung, irgendwas anderes. Passiert ja, sage ich mal, im wöchentlichen Rhythmus etwas. Dann wäre eben doch das Ziel, zumindest war das so mein Verständnis der ganzen Aktion, dass man dann aussagefähig ist. Sprich, dass man dann sich äußern kann, und zwar kurzfristig, um überhaupt auch mal medial wahrgenommen zu werden. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, das andere wäre eben parteiintern dann eben zu kommunizieren. Aber wir haben, glaube ich, bei der ganzen Wahl, das ging ja etwas überhastet, weil es hieß, bis dann und dann sollen Sprecher benannt werden, und wir wollten ja als AG proaktiv dann Namen haben, die dann sich entsprechend einbringen können. Deshalb haben wir erstmal Sprecher gewählt, und ich glaube, wir haben dabei ein bisschen vergessen, was die eigentlich genau tun sollen. Deshalb denke ich, wäre es wichtig, dass wir das als AG nochmal für uns definieren. informieren, damit wir eben auch einfach wissen, was wir denn nun tun sollen als gewählte Sprecher. Also ich hätte kein Problem damit, ins Risiko zu gehen und dann und wann vielleicht auch mal eine Äußerung zu machen, von der ich glaube, dass die Mehrheit der AG sie tragen kann. Aber das, mir wäre es zumindest lieb, dass wir uns mal darauf verständigt haben, dass das auch so sein soll. Was natürlich gleich zu der Frage führt, was passiert mit den Themen politischen Sprechern auf der Bundesebene? Das hatten wir eigentlich vor, dass es auf der EUVICON geklärt werden sollte. Das war dort nicht möglich, aus verschiedenen Gründen. Melanie war krank, die Berliner sind nicht gekommen. Und daraufhin haben wir dann uns nicht zusammengesetzt, um das zu bestimmen. Patrick, du hast recht, wir haben erstmal vorgegriffen und sind in Vorleistung gegangen mit unseren drei Sprechern. Aber der Bundesvorstand, der wird nicht so auf uns zukommen, weil der wird immer höchstens einen themenpolitischen Sprecher einsetzen. Und die Presse, na, die interessiert sich noch nicht so für uns, sodass wir da kaum Gelegenheit haben werden, zu Journalisten zu reden. Falls das mal dann anders sein wird, haben wir natürlich eine Aufgabe. Ich sehe zum Beispiel diese Vernetzung mit Bloggern oder mit anderen Institutionen oder Forschern draußen auch als eine Aufgabe, die wir als Sprecher wahrnehmen können. Dort ist es noch gar nicht mal so gefordert, dass wir dort Positionen oder gewisse Meinungen äußern, sondern uns weiter vernetzen und da für Gelegenheiten sorgen, dass unsere Meinungen, die hier geäußert werden oder entwickelt werden, eine breitere Verbreitung, also eine verbesserte Verbreitung finden und dass wir uns in Netzwerke hineinbegeben. Also das sind jetzt ganz verschiedene Elemente, in die sich diese Sache entwickeln kann. Aber für mich steht der themenpolitische Sprecher auf der Bundesebene nach wie vor ganz oben auf der Agenda. Das Thema ist immer noch nicht gelöst. Die anderen themenpolitischen Sprecher, die treffen sich schon regelmäßig in Sitzungen. Die vernetzen sich. Im Augenblick im PolGF-Team finden diese Sitzungen statt. Die Wirtschaftsthemen sind immer noch nicht besetzt. Was tun wir da? Sehr gute Frage, Matthias. Ja, da wiederhole ich die Antwort, die ich schon vor Wochen hier publiziert habe, Kontakt zu den anderen wirtschaftsaffinen AGs aufnehmen, sich gemeinsam mit den Koordinatoren treffen, an einen Tisch setzen und sagen, pass auf, wir schlagen jetzt hier einen Sprecher vor. Mit einem Team im Hintergrund. Das ist leicht gesagt. Also die Umsetzung ist das Problem. Wir haben am Montag eine Sitzung der AG Steuer gehabt. Die hat sich versucht, wieder neu zu formieren. Ich habe da durchaus von Andreas und von Hetti Berichte bekommen, über wie es dort gelaufen ist. Du warst ja dort, also wir haben ja auch darüber gesprochen, wir beide. Wir haben also noch nicht die Möglichkeit, jetzt klare Ansprechpartner in der AG Steuer zu haben. Die formiert sich ja erst noch. Die AG Europa sucht eine Restrukturierung, eine Neuorientierung und einen Neuaufbau. Das ist gestern durch eine Sitzung verhindert worden. Auch die sind noch vollständig dabei, was sie eigentlich wollen. Und die AG Wirtschaft, die wählt in 2 Wochen die Koordinatoren. Da frage ich dich, wie wir das machen sollen. Ja, gebe ich dir eine ganz konkrete Antwort. Sobald diese ganzen Wahlen durch sind, die AGs ansprechen und sagen, wir machen jetzt eine AG-übergreifende Koordinatorensitzung, sozusagen eine WIKOKO, ja, die gab es ja auch mal, und bestimmen dort einen Sprecher, den wir offiziell dem Vorstand vorschlagen als wirtschaftspolitische Sprecher. Immer noch von mir die Anregung, und dahinter steht ein Team. Da bin ich bei dir, bei dem Team. Das hat wenig Sinn im Augenblick. Patrick, was meinst du dazu? Ja, also ich sehe zwei getrennte Sachen. Das eine ist dieser themenpolitische Sprecher der Partei, der sicherlich wichtig ist. Und wir wollen natürlich, Hintergrund unserer proaktiven Vorgehensweise war natürlich auch, dass wir da Leute ins Visier stellen wollen, von denen wir denken, dass sie in der Lage sind, öffentlich zu sprechen, keinen Blödsinn zu erzählen und eben auch unsere Ideen unters Volk zu bringen. Das ist Art 1 und das sollten wir auch weiter verfolgen. Die Frage darüber hinaus ist aber, wir haben ja nun 3 Sprecher gewählt und mein Verständnis dessen war eben, dass diese Sprecher also A, einmal dazu da sind, sich gegenseitig zu vertreten, zum Zweiten aber auch eben vielleicht ja auch im Namen der AG zu sprechen. Das sind ja erstmal AG-Sprecher. Das heißt, unabhängig davon, ob es einen themenpolitischen Sprecher gibt der Partei, wäre doch die Frage, wir haben jetzt einen AG-Sprecher, was soll er denn in welcher Form im Namen der AG sprechen? Also ich sehe diese rein koordinative Aufgabe, Kontaktaufnahme, Vernetzung und so weiter ist sicherlich wichtig, aber Der Sprecher legt ja als Wort nahe, dass er irgendwie sprechen soll. Und da wäre die Frage, wer ist das Auditorium und was sind die Themen? Ja, hier kommt ein Hinweis auf im Chat von Michael C. Davis, Antrag an den BUFO, Bundesbeauftragung Finanzpolitik. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Aber zurück zu dem, was du gerade sagtest, Patrick. Ja, richtig. Also die Sprecher sind meiner Meinung nach, so habe ich es jedenfalls verstanden, gewählt worden von der AG, um auch mal auf Deutsch gesagt das Maul aufzumachen und dementsprechend sich dann auch mal nach außen und natürlich auch noch innen, also innerhalb der Partei, zu äußern. Also gegenüber dem Green Nest, der Flaschenpost, dem Kompass, den internen Medien, wie gesagt, ein Journalist, der wartet nicht auf uns, den interessiert nicht, was die AG-Geldordnung sagt dazu. Also ich wüsste nicht, mit wem ich da reden sollte. Das kommt dann, glaube ich, automatisch, wenn man erstmal anfängt, zum Beispiel diese Punkte, die du gerade aufgezählt hast, Green Nest, Flaschenpost und so weiter, dort sich ein bisschen zu äußern, da wird der eine oder andere Journalist vielleicht mal aufmerksam. Und wenn er ein Thema recherchiert, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass er auch mal auf uns zukommt und sagt, Mensch, was sagt denn die Piratenpartei speziell hier? Ihr beschäftigt euch damit, was sagt ihr dazu? Ja, Patrick, da würde ich einen Vorschlag machen. Wir stellen uns erstmal vor in den internen Medien, dass wir drei Sprecher sind, zusammen mit Nikolai, machen einen Podcast mit dem Krähennest und schreiben ein paar Artikel, machen es erstmal bekannt und vielleicht entsteht ja auch dann eine gewisse Nachfrage nach uns. Ja, es soll, wo wir gerade beim Thema sind, Mitte April so ein Podcast stattfinden. Vielleicht kann Cosmic da noch ein bisschen was zu sagen. Vielleicht wäre das auch eine Gelegenheit, jetzt nicht nur einen Sprecher der AG da einzuladen, sondern eben die drei, die sich dann abwechselnd das Wort geben und so sich in der Partei vielleicht ein bisschen bekannt machen. Cosmic, kannst du dazu vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen? Der ist nicht mehr da. Ach so, okay, stimmt. Ich sehe ihn noch im Pad, aber er ist wohl raus. Ja, dann schicke ich euch da einfach mal mehr Infos zu. Aber es soll Mitte, der genaue Termin steht noch nicht fest, aber Cosmic hat mich angesprochen, dass da so ein Podcast stattfinden will und das können wir natürlich dann gerne auch zu dritt machen. Das ist mit dem Glabautercast, mit dem Moha in Berlin. Davon weiß ich auch ein bisschen was, Patrick. Und da du von uns drei in Berlin bist, hat er dich dafür ausgesehen, dass du da mitgehst. Für mich wäre die Anfahrt ja erstmal nach Berlin, um da teilnehmen zu können. Genau, also ich bin dann da und also falls ich nicht gerade wieder auf Dienstreise muss, was ich nicht hoffe, dann werde ich daran auch teilnehmen. Ich denke, das wird dann halt Mitte, zweite Aprilhälfte irgendwie stattfinden. Ich möchte noch eine Sache zu bedenken geben, ganz kurz. Geht da bitte vorsichtig mit um, in die Öffentlichkeit zu treten mit unseren Sprechern, denn die anderen AGs und Gruppen, die sich dann auf einen gemeinsamen Sprecher einigen sollen, was wir ja abwarten, bis die gewählt haben, fühlen sich dann vielleicht ein bisschen von Kopf gestoßen, wenn wir hier so schon nach außen treten mit irgendwelchen Sprechern. Wollte ich genau das Gleiche sagen und die AG-Sprecher, die wirken nicht nach außen, sondern die wirken eigentlich innen in der Partei. Und da muss man, also wie Piratus gesagt hat, aufpassen. Und der themenpolitische Sprecher, der hat es dann direkt oder indirekt irgendwann mal mit Journalisten zu tun. Die fragen ganz sicher nicht nach einer AG, sondern die wollen die Piratenpartei hören. Und der themenpolitische Sprecher soll diese Wirtschaft, Finanzthemen, wie je nachdem wie der themenbeauftragte Sprecher dann benannt wird, welche Themenbereiche er hat, fit sein im Grundsatzprogramm und diese Fragen anhand vom Grundsatzprogramm einigermaßen souverän beantworten zu können. Und das ist die Aufgabe eines Themensprechers. Und solange noch Johannes sein Amt hat, müsste man schauen, dass man es in dieser Zeit noch rüberkriegt, weil danach weiß ich nicht, wie das dann weiter aufgeteilt wird. Auf alle Fälle müssen wir zu Potte kommen und April, spätestens Anfang Mai, irgendwie eine Struktur haben, welche AGs und Wirtschaftspiraten alle denn da davon betroffen sind, dass man da so eine Vico-Co, wie Rudi gesagt hat, durchziehen können. Das ist ganz wichtig. Jetzt sind Cosmic und Wischer ja auch wieder da. Ganz wichtig ist, nochmal für den themenpolitischen Sprecher und für die Vernetzung, solange es wir nicht schaffen, die Berliner, die dort also in den Themen Wirtschaft und Finanzen sich zu Hause fühlen, zu dieser gemeinsamen Sitzung zu bewegen. Da sind Cosmic und vielleicht auch Wischer gefragt, dass da nochmal der Kontakt aufgenommen wird. wenn sie da nicht teilnehmen wollen, dann entscheiden wir das halt später alleine. Aber ich glaube, wir müssen sie auf jeden Fall einladen. Gerade Berlin war der Grund, warum wir bei der EuVicon dazu keinen Ergebnissen gekommen sind. Also wir müssen Kontakt mit den Berlinern aufnehmen. Von wegen politischen Sprecher wollte ich da nochmal fragen. Themensprecher bin ich dafür und weil man auch Dienstreise so von Patrick gehört hat, dass man da versuchen sollte, vielleicht doch noch einen stellvertretenden Themensprecher dann auch noch mit irgendwie hinzubekommen. Idealerweise vielleicht dann einen in Zentraldeutsch, also wenn das einer in Berlin ist, dann der andere in München oder in Frankfurt sowas, dass die sich dann auch vor Ort ein bisschen aufteilen können vielleicht. Dir ist aber schon bekannt, dass wir drei Sprecher haben, Stefan, ja? Nach innen, ja, und nach außen. Ja, ich spreche von Themensprecher. Ja, also eigentlich sollen sie auch nach außen auftreten. Jedenfalls ist das so mal angedacht gewesen. Also falls Anfragen an die AG kommen von außen. Aber gut. Die wollen jetzt benannt werden, meine ich, von themenpolitischen Sprecher vom Buch. Oder war jetzt einer in der Sprache, ne? Also... Dass wir da noch einen zweiten vielleicht, fände ich besser irgendwo. Gut, das müssen wir ja dem Buch wohl überlassen, was er da macht. Den kann man schon ins Wort fallen. Ja, ich möchte nur kurz sagen, also Berlin ist ein bisschen schwierig, ja. Es ist nicht so irgendwie, dass da irgendwie homogen irgendwie alle zusammenhängen oder so, ja. Da verteilen sich auch viele verschiedene, was auch immer, Orte oder Einzelpersonen, die da eine Meinung zu haben oder Meinung zu äußern wollen. Und ich habe selbst auch noch nicht allen irgendwie Kontakt oder ja, regelmäßigen Kontakt, dass ich da sagen könnte, allen Bescheid geben könnte, jetzt guck mal hier oder so. Weil die Leute halt viele andere Sachen auch haben, die sie da machen und deswegen sind die quasi nebenbei ausgelastet und kommen dann nicht hier noch zu welche Bundes-AGs. Okay, sind wir dann erstmal durch damit? Letzte Bemerkung von vorhin. Piratos, ich weiß nicht, ob du auf der Mailingliste diese 8 Schülerfragen gesehen hattest, die ich da gepostet hatte. Das wäre natürlich das Thema für interne Bildung, dass wir die Fragen von einer Gruppe dort beantworten lassen und sie dann, wie gesagt, veröffentlichen können. Das gleiche gilt für einen Gastbeitrag, den wir machen könnten. Da können wir uns jetzt auch überlegen, ob sich eine Gruppe findet, die hier meint, einen besonders wertvollen Beitrag über den Blog Blicklog veröffentlichen zu wollen, dass wir uns da bekannt machen. Also ich glaube, dass beides könnte in der internen Bildung angesiedelt werden. Gerne, du kannst ja mal alles vorschreiben und wir diskutieren dann deinen Vorschlag in der internen Bildung. Okay. Können wir Ich würde gerne den Top beenden, wenn niemand was dagegen hat. Zeile 314. Also wir wollen jetzt darüber abstimmen, ob das Thema auf der Mailingliste bis nächste Woche diskutiert und definiert wird. Du Rudi, kann ich mal ganz kurz zwischen... Nee, noch nicht. Ich habe das gelesen. Ich komme gleich auf dich, Cosmic. Also steht ursprünglich stand es mal vor den ganzen Kommentaren unter ich schlage vor den gewählten Sprechern das Vertrauen auszusprechen zu tagesaktuellen Themen im Namen der AG, bla bla. Also Zeile 305. Das war ursprünglich der Antrag, aber wir können das jetzt auch einfach nächste Woche diskutieren. Ja, dann machen wir das doch so, bevor wir jetzt hier abstimmen, weil es ja auch langsam wieder ein bisschen spät wird, Vorschlag von mir, das Thema nochmal auf die nächste Woche zu verschieben und dort dann abzustimmen. Hat jemand was dagegen? Möchte jemand das heute abstimmen? Nee, aber dann als fixer Top am Anfang. Ja, das mache ich immer so. Wenn was verschoben wird, nehme ich es immer als fixen Top. Super. Dann nehmen wir es jetzt hier raus, okay? Genau, beenden wir die Abstimmung und verschieben das auf nächste Woche. So, jetzt Cosmic, du hast jemanden mitgebracht. Ja, nee, ich habe den Haddock hier unter uns gesehen und wollte ihn mal ansprechen und fragen, wie es ihm geht und ob er wieder bei den Piraten andockt oder nur mal aus Interesse da ist. Hallo Haddock. Hi, nett, dass du fragst. Na, ich finde ja die Piraten nach wie vor interessant und ja, vor allen Dingen eure AG hier, die Geldordnung und Finanzpolitik hat es mir natürlich angetan. Aber ich habe noch immer meine Probleme mit einigen Funktionären. Herr Doc, darf ich dich ganz direkt mal fragen, die COCO, ich weiß nicht, ob du vorhin schon da warst, wir wollen ja selbst organisieren von unten die Arbeit der Bundes-AGs, organisieren über ein Öffentlichkeitsportal. Dort sehe ich natürlich deine Qualifikationen wieder hervorstechen, dass du dich da einbringen kannst. Ich glaube, das ist doch eher die Schiene, die dir an der Piratenpartei eigentlich gefallen hat und nicht diese Top-Down-Vorgehensweisen, die im Bundesvorstand bei SG Presse und anderswo dominieren. Also ich glaube, da können wir jedenfalls sagen, dass wir das so machen und ich hoffe, dass das eher dein Gefallen findet. Ja, wie gesagt, ich bin... Ich möchte hier jetzt, ich weiß ja nicht, wo ihr gerade dran seid. Ich bin gerade erst drangekommen, reingekommen. Ich stehe noch mit Sympathie dieser Arbeit gegenüber und hätte auch nichts dagegen, mich wieder ein bisschen einzubringen. Da habe ich doch danke. Da habe ich doch dann gleich mal eine Frage, Herr Doc. Ich habe dir vor ein paar Tagen mal eine Mail geschickt, allerdings noch an deine alte Piratenpartei-Adresse. Bekommst du die überhaupt noch? Nee, da bekomme ich nichts mehr. Ich bin da echt abgemeldet, ja. Ja, okay, dann kannst du natürlich auch. Ja, dann ist es natürlich auch schade, dass ich als Mailschreiber nicht mal eine Antwort bekomme, dass die Mail nicht ankommt. Aber egal. Ja, ich habe dich gefragt aus einem ganz bestimmten Grund. Du hast ja damals das Logo für uns gemacht, was wir ja auch sehr stolz vor uns hertragen. Die Frage war nämlich folgende, wir sollen jetzt als AG oder die AGs, alle AGs wurden aufgefordert, einen Artikel zu schreiben, um ihre Arbeit zu beschreiben, was im Kompass erscheinen soll, den du ja auch mal mitgestaltet hast. Und wir sollen dann unsere Logos mit einreichen. Nun haben wir von dir nur das Logo, was im Wiki ist und ich weiß nicht, ob das... von der Auflösung her druckfähig genug ist oder ob du da vielleicht noch irgendwo eine Version auf deinem Rechner rumliegen hast in der hohen Auflösung, die du mal zur Verfügung stellen könntest, mir vielleicht sonst persönlich per Mail oder wie auch immer schicken könntest. Ja, kein Problem. Dann würde ich dir jetzt gleich mal im Chat hier unten links meine private Mailadresse einmal geben und dann habe ich sie auf meinem Rechner, kann das dann auch sichern, wenn wir dann mal wieder irgendwas drucken wollen, dass wir dann eine hochauflösende Version davon haben. Das wäre sehr schön. Ja, kein Problem. Auch wenn ihr sonst mal was habt. Wie gesagt, ich stehe gerade dieser AG Geldordnung und Finanzpolitik, die ja letztens von dem Mike Nolte so angegangen worden ist, was ich unmöglich fand. Nee, stehe ich sehr positiv gegenüber und mache natürlich gerne da was für. Das ist super. Also wie gesagt, du kriegst gleich meine Mailadresse nochmal und dann dann schickst du es mir ja von deiner Privatmailadresse. Falls ich da mal irgendwie Fragen habe, kann ich ja immer noch auf dich zukommen. Ja, gerne. Ja, super. So viel Zuspruch. Da sieht man, dass unsere AG doch auf einem positiven Weg ist. Das hört man ja doch jetzt immer öfters. Okay, dann schlage ich vor, wir machen schnell weiter, damit wir dann unsere Tops noch zu Ende bekommen. Top 9. Patrick hat einen Antrag gestellt. Ja, genau. Nee, ich hatte ja angekündigt, dass ich als Koordinator dafür sorgen will, dass unsere Mehrheitsmeinung sich füllt. Deshalb also habe ich eine Seite, von der ich dachte, dass wir da schnell Konsens erzielen könnten, mal zur Abstimmung gestellt. Ich sehe jetzt allerdings an den zahlreichen Kommentaren und der angeregten Diskussion unten drunter, dass es vielleicht doch eher wert wäre, die Seite zu grillen. Und würde jetzt also die Frage stellen, wollen wir das einfach so jetzt erstmal zur Abstimmung stellen oder wollen wir angesichts der großen Diskussionen, die da noch stattfinden, vielleicht auch lieber ein Grillfest dazu veranstalten? Ich wäre dazu bereit und würde mich allerdings freuen, wenn es eine Kontrafraktion gäbe, denn sonst macht ein Grillfest keinen Sinn. Also deinen letzteren Vorschlag fand ich auch sehr gut, dass wir hier jetzt nicht drüber abstimmen. Wenn du denn kein Kontrapapier bekommst, so ähnlich wie das Tommy jetzt gegangen ist, dann sprichst du es halt einfach ab als Kamingespräch mit anschließendem Papier, was zur Abstimmung geht. Ja, also wie gesagt, in Zeile 342, ich hole die vielleicht mal hoch, also über diese Diskussion, die gerade stattfindet, können wir jetzt einfach drüber abstimmen, ob wir das Ding zur Abstimmung stellen wollen. Und wenn die Antwort nein ist, dann würde ich zu einem Grillabend einladen, an dem dann die Diskutanten, die sich hier äußern, auch gerne teilnehmen können. Okay, das machen wir so. Zeile 342, 43 wird jetzt darüber abgestimmt, ob das Papier von oder die Wiki-Seite jetzt direkt im Wiki zur Abstimmung gehen soll oder ob es nochmal diskutiert werden soll. Also ich sag's nochmal, wer dafür ist oder dafür stimmt, möchte sofort eine Abstimmung im Wiki haben. Wer dagegen ist, möchte, dass darüber nochmal ein Grillfest oder ein Kaminzimmergespräch stattfindet. Sehr gut, dass du da nochmal erklärt hast. Genau. Das ist mein Job hier. Das geht aber aus der Fragestellung nicht hervor. Da würden wir es gerade umgekehrt sehen. Nee, wieso? Der Antrag ist, dass die Seite als Mehrheitsmeinung zur Abstimmung im Wiki gestellt wird. Das heißt, wir stimmen jetzt darüber ab, ob also unsere Geschäftsordnung sieht ja vor, dass wir hier im Wiki darüber abstimmen, ob sowas zur Abstimmung gestellt werden soll. Und dann bleibt es eine Woche üblicherweise im Wiki und wird dann entweder als Mehrheitsmeinung angenommen oder nicht. Wenn wir uns jetzt dagegen aussprechen, dann wäre der nächste Schritt oder mein Vorschlag, dass wir das Ding eben grillen und dann zur Abstimmung stellen. Okay, ich hatte die Zeile 340 als Überschrift für die Abstimmung gesehen. Okay, wir machen das mal ein bisschen besser, weil die ganzen Kommentare danach sind halt ein bisschen verwirrend. Ich verschiebe jetzt mal die Abstimmung aus lass das mal mit dem Text da. Ich verschiebe jetzt die Abstimmung aus den Zeilen 342, 343 nach oben, da wo es nämlich hingehört. So, die Abstimmung ist jetzt in Zeile 325, 326. Und nochmal der Hinweis von Patrick, wenn das jetzt abgelehnt wird, möchte er gerne ein Grillfest oder, falls es kein Kontrapapier gibt, ein Kaminzimmergespräch veranstalten, um es dann in einer der folgenden Wochen nochmal zur Abstimmung zu stellen. Ich glaube, das ist jetzt jedem klar, worum es geht. Ich gebe euch noch 15 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, der Antrag ist abgelehnt. Patrick, wir freuen uns auf deine Einladung zum Grillfest, beziehungsweise, falls es kein Kontrapapier gibt, zum Kaminzimmergespräch. Da würde ich jetzt ganz gerne gleich die Frage in die Runde stellen, ob sich denn jemand berufen fühlt, so ein Kontrapapier leitend zu erstellen, damit wir uns dann gleich vielleicht entscheiden können, ob wir das als Grillfest oder als Kamingespräch einleiten. Patrick, wenn es nicht negativ gesehen wird, würde ich durchaus gerne ein Kontrapapier. Aber ich habe festgestellt, dass das oft nicht gut ankommt. Aber ich würde ein Kontrapapier machen. Ja gut, freue ich mich drauf. Nee, also ich sehe das absolut nicht negativ. Es geht ja einfach darum, eine Diskussion, eine Debatte über das Thema zu führen. Und das macht natürlich mehr Spaß, wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt. Also ich sehe das keineswegs als negativ an. Ich glaube, so sind Grillfeste auch nicht gemeint, dass man sich da fertig macht, sondern dass man sachlich ein Thema auseinandernimmt. Und das ist ja Ziel auch unserer ganzen Arbeit hier. Plus eins an euch beide. Patrick, dann würde ich noch bitten, dass das auf die Mailingliste kommt. Vielleicht derjenige, der jetzt heute nicht da sein kann, zeitlich, dass er auch ein Kontrapapier oder sonstige Anregungen schreiben kann. Ja, natürlich. Das wird über die Mailingliste dann verbreitet. Super, danke. Okay, Rudi. Jupp, kommen wir zu Top Sonstiges. Aber ich habe nun leider nicht geschafft, jedes Mal die Uhrzeit mitzuschreiben. Naja, ich muss mir dann wahrscheinlich die Aufnahme nochmal anhören und dann... Oder beim nächsten Mal kriegen wir das besser hin. So, Top Sonstiges. Das erste ist Hinweis von mir auf die gestrige Sitzung Thema Euro-Krise. Das war ja eine AG-übergreifende Sitzung. Die ist aufgezeichnet worden. Der Rolf oder Pirat, das weiß ich nicht, ich glaube Rolf, hat es hochgeladen und den Link habe ich hier in Zeile 353 mit reingeschrieben. Dazu gibt es dann natürlich auch noch eine Wiki-Seite dazu, es gibt ein Pad dazu, das steht alles in den nachfolgenden Zeilen. Also das Thema wird wohl noch weitergehen, wenn ich das richtig sehe. Wer hat das geschrieben? 359? Jo, das bin ich. Und das ist im Prinzip nur ein Hinweis darauf, was nächste Woche stattfindet. Montag ist ja ein Treffen der AG Wirtschaft und da wollte ich Demokratie und Laikokratie diskutieren. Dazu habe ich auch schon eingeladen über Mailinglisten. Ich schreibe da nochmal was rum darüber, wie wir Demokratie in Europa aufbauen können und wie auch ein Rechtssystem so organisiert werden kann, subsidiär. Am Dienstag ist dann die Fortsetzung dessen, was oben steht. Thema Euro-Krise. Ich hatte gedacht, ein Paper zu erstellen auf der Basis des 237er Pads, wo die Geldsystemreformvorschläge alle in einem Pad untergebracht sind. Die wir diskutiert haben und die weiter nach oben gekommen sind über die Meinungsbilder im Pad, die wollte ich auf jeden Fall rausgreifen und vielleicht noch ein paar zusätzliche. Ich habe jetzt auch von Patrick noch was gelesen, ganz oben, wozu er verlinkt hat. Das wäre auch gut, wenn er das vorstellen könnte dann. Die Finanzierung des BGEs im Rahmen eines neuen Geldsystems. Ist das schon ausgereift? Dazu habe ich was eingestellt. Also welches meinst du? Zeile 56 ist ein Link. In welchem Pad? In unserem Mumble TO 14 oben. Ah, nee, das ist von Tommy. Ah, okay. Das ist das, was morgen im Kamingespräch gemacht wird. AMT, ich muss nochmal eine Frage stellen. Und zwar, das war übergreifend gestern, ja. Du hast da einen Initialschub dafür gegeben, aber ich denke, dass gestern im Prinzip eigentlich das innerhalb der Projektgruppe Finanzkrise angesiedelt war, was wir gestern gemacht haben, und dass das auch beibehalten werden sollte, weil das ist eigentlich die Gruppe, die hier schwerpunktmäßig diesem Thema bisher übergreifend aus den drei AGs Europa, Wirtschaft und Geldordnung angenommen hat. Wir sollten hier nicht versuchen, so ein eigenständiges Label jetzt dann nochmal zu kreieren, und es muss auch nicht immer in der AG Geldordnung stattfinden können, sondern kann weiterhin reihum gehen. Die Werbemaßnahmen können natürlich aufrechterhalten bleiben, dass auch Leute wie gestern aus der Strategiekommission zu uns fanden oder auch, gestern waren doch sehr viele Leute da, die durch diese Werbemaßnahmen zum ersten Mal in diese Gruppe hineingestoßen sind. Das war sehr positiv. Anderes war da nicht so gut. Schade, dass Hetty jetzt immer noch stumm geschalten ist, weil ich habe heute mich lange mit ihr unterhalten und wir haben ein bisschen Manöverkritik gemacht über gestern. Es war doch zu lange Ausführungen am Anfang von einigen Personen, die dann die Sitzung halt auch erst, wenn wir sehr lange gezogen haben. Und wir sind eigentlich dann mit einem der wichtigsten Anlässe, warum die AG Europa eine eigene Sitzung zurückgestellt hat, nämlich ein Statement oder ein Meinungsbild zu Zypern zu verfassen, sind wir gar nicht hingekommen, sondern haben uns dann über ganz andere Dinge die ganze Zeit unterhalten. Also müssen wir besser machen. Und wie gesagt, ich will es auf jeden Fall halt weiterhin in der Projektgruppe Finanzkrise angesiedelt sehen. Ja, das ist mir auch persönlich sehr recht. Und wenn man mir sagt, in welchem Raum das dann reihum passieren soll, in der AG Europa oder in der AG Wirtschaft, ich hab da kein Thema mit. Sagt mir Bescheid. Wo wollen wir es machen? Ich würde anregen, in welchem Raum, dass wir gucken, dass wir einen separaten Raum bekommen. Dann ist der immer frei, kollidiert nicht und es ist für alle sichtbar, hier gibt es einen Raum, wo dieses Thema behandelt wird. Gibt es nicht einen Raum Wirtschaftspiraten? Der würde sich, glaube ich, anbieten, oder? Wenn man dort einen Unterraum Projektgruppe Finanzkrise machen könnte, das wäre gut. Das wäre dann noch ein bisschen wie bei uns Finanzmarktregulierung oder Kaminzimmer. Ja, sowas zum Beispiel, ja. Okay, als Tipp oder Hinweis für dich, Michael, vielleicht, dass du bei der nächsten Ankündigung dann sagst, dass das in dem Raum Wirtschaftspiraten stattfinden soll. Und ich weiß nicht, wer da die Rechte hat, aber da kann man sicherlich noch einen Unterraum einrichten. Gut, ich habe es jetzt in Zeile 363 verbessert, AG Wirtschaftspiraten, und dann schicke ich das, wenn dann, so rum. Das ist übrigens keine AG, sondern das sind die Wirtschaftspiraten. Ah, okay, alles klar. So ähnlich wie die Sozialpiraten. Gut, Zeile 365, Liquid Feedback, Meinungsbilder zu Zypern. Wer hat das geschrieben? Schon nicht mehr da, ist wohl mehr ein Hinweis. Also es gibt eine Liquid Feedback Umfrage zum Meinungsbild zu Zypern. Kann sich jeder angucken und dementsprechend sein Votum dort einstellen. Ich denke mal, das ist jetzt hier nur als Hinweis gedacht. Gut, dann kommen wir auf Zeile 368. Das ist von mir, weil ich das vorhin nochmal gesehen habe. Der Robert ist, der ist glaube ich gar nicht mehr da, aber der hat irgendwann mal zwischendurch geschrieben, was ist denn mit euren drei Themen? Oder mit euren drei Fragen. Ich habe mal am 10. März über die Mailingliste Die Mail von Robert Steinholz haben, die er am 8.3. geschrieben hat, weitergeleitet. Ich habe den Link zum Forum jetzt gepostet, weil anders kommen wir da jetzt nicht drauf. Da sollten wir uns definitiv dran beteiligen, denke ich mal. Vielleicht klickt ihr da alle mal drauf auf den Link und dann wisst ihr auch schon hoffentlich wieder, worum es geht. Ich glaube, auf der Mailingliste hat nur der Alexander Pretorius drauf reagiert. Noch ein anderer auch noch. Ist jetzt natürlich wieder täglich grüßt das Murmeltier. Gehört das zur AK-interne Bildung? Ach ja, ich habe Zeit, ich mache das, kein Problem. Ja, super. Thema erledigt. Wenn ihr sonst noch irgendwas habt, schreibt es bei Sonstiges rein. Nein, du weißt, wie ich das meine. Ja, ich weiß, wie du es meinst und deshalb mache ich mich drüber lustig. Du hast schon eine ziemliche Hutsammlung, Piratus. Ja, also ich bin, wie gesagt, ich mache das jetzt ganz geschickt, bereitet was vor und wir in der internen Bildung geben dann unseren Sägen. Ja, ist das denn nicht in unserem Interesse, an sowas teilzunehmen? Doch, Rudi, schreib die Antworten, die du da diese Fragen beantworten willst und komm dann in der internen Bildung vorbei und dann behandeln wir das. Dann kommst du da auf die TU. Okay, wann habt ihr eure nächste Sitzung? Im Februar? Nee, wir mal gucken. Wir werden schon einen Termin finden. Wenn endlich mal ein paar TU-Punkte da sind, ist es ja nichts zu tun. So. Okay, mein Vorschlag, ich werde das Ganze nochmal auf der Mailingliste ein bisschen anders aufbereitet nochmal rausschieben und darum bitten, dass dann vielleicht ein paar Vorschläge kommen, was man da machen könnte mit den drei Themen. Hat jemand noch irgendwas Wichtiges, was unbedingt um 23.11 Uhr noch besprochen werden muss? Dann schließe ich die heutige Sitzung um 23.11 Uhr und beende auch gleich die Aufnahme und danach ist dann hier freies Sprechen. Das Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.